SS, wie sie hießen. Ja. Meine Eltern hatten Mühe und Not, für das tägliche Brot zu sorgen. Meine Mutter ging putzen. Ja, und mein Vater hat ab und zu mal eine kleine Arbeiten verrichtet. Aber es gab im Januar, Februar, im ganzen Jahr 1932 etwa 6 Millionen Arbeitslose. Die Zahl haben wir heute fast nicht erreicht. Und es war also Not im ganzen Lande. Ja. Ich hatte einen ganz braven Schulfreund und wir beide, haben uns ganz klar dafür entschieden, also die NSDAP, DSA und die SS, und das sind einfach die Besten. Und mein Freund Karl Baumgärtner, der ist leider auch gefallen, hat dann Glück gehabt, dass sein Vater ein sogenannter alter Kämpfer war. Das waren die Parteimitglieder, die vor 1933 schon in der Partei waren. Die haben dann das goldene Parteiabzeichen bekommen. Seine beiden Schwestern waren große BDM-Führerinnen und natürlich war mein Freund Karl Baumgärtner schon Pimpf mit seinen 10 Jahren. Das war also 1932. Ja, wir waren 10 Jahre alt. Und ich wäre so gerne Pimpf geworden, ja. Aber meine Eltern ließen das nicht zu. Mein Vater war total unpolitisch, der wollte von Politik überhaupt nichts wissen. Mein Bruder Hans war bei Daimler-Benz beschäftigt, aber 1932 auch arbeitslos, gehörte zu den 6 Millionen. Meine Schwester hat sich überhaupt nicht für Politik interessiert und mein zweiter Bruder ebenfalls nicht. Aber ich war interessiert, mich hat also das alles furchtbar interessiert. Vor allen Dingen, weil mein Freund Karl Baumgärtner mich angestiftet hat. Naja. Die Zeit ging dahin und wir standen an einem großen Lautsprecher auf der Terrasse unserer Turnhalle. Und es war der 30. Januar 1933. Adolf Hitler, Reichskanzler. Ich war begeistert, das war toll. Meine Mutter weniger, aber weil ihr Jüngster so begeistert auch war, hat sie ganz zögernd zugestimmt. Es ist sogar später zur Frauenschaft gegangen. Es kam also jetzt die Zeit des Aufschwungs, ja, und der Märsche. Es ist alles marschiert. Es gab SA, SS, es war Hitlerjugend. Am 1. Mai sind wir marschiert, am 20. April, natürlich Hitlers Geburtstag, sind wir marschiert, am 9. November sind wir marschiert und wir sind immer marschiert. Alles ist marschiert mit Fahnen voraus. Ja. Das war alles prima. Und es ging wirtschaftlich bergauf. Schon Ende 1934 ist zum ersten Mal die Millionengrenze der Arbeitslosen, sind wir unter die Millionengrenze gekommen. Ja, gut. Jetzt begann also für mich ein tolles Pimpfenleben. Fahrten, Lager, ja, Fehdehandschuhe und so weiter. Wir haben uns gegenseitig bekämpft und bekriegt und zu Ostern gingen wir in ein Sommerlager. Zu Pfingsten gingen wir ins Pfingstlager, im Sommer gingen wir ins Zeltlager. Wir waren einfach alle klasse und alles war dann sicher ganz großartig. Ja, auch in der Schule hat sich das durchgesetzt. Etwa 1935 gab es den sogenannten Staatsjugendtag, das war samstags, da war schulfrei. Und wir konnten also entweder in die Wälder gehen und wilde Krieger spielen und auch sonst eben da alles das machen, was Junge befreut. Mal auch einem anderen Fähnlein die Fahne klauen und dann wurde da wieder gekämpft um die Fahne. Einmal im etwa 36 auch, ja, oder ja, es war schon 38, da wurde mal ein ganz großes Pimpfen Kampftreffen über 4 Tage vorgeführt. Gell? Da sind also alle Pimpfeneinheiten mit Omnibussen irgendwo hingefahren, dann auf großen Feldern haben wir gegeneinander gekämpft, jeder hat so ein Bändel um den Arm gehabt, wer den abgerissen hat, war tot. Ja. Und das war alles ganz prima. Ja. Ich bin natürlich sehr schnell, mit 10 Jahren schon habe ich vorgehabt, ich musste unbedingt Pimpfenführer werden. Nicht? Und dann bin ich etwa 1934 auf einen Jungenschaftsführerlehrgang in Althengstenberg einberufen worden. Und als ich diesen Lehrgang bestanden habe, durfte ich also ganz schön ein wunderschönes Schnürchen tragen. Weiß-rot, hier von hier nach hier. Und da war man natürlich sehr stolz drüber. Es waren also sehr unbeschwerte Jahre und Tage. Wie ich dann 14 Jahre alt geworden bin, das war ja immer die Zeit, Pimpel waren im Jungvolk vom 10. bis zum 14. Lebensjahr, die Jungmädel waren von 10 bis 14. Lebensjahr bei den Jungmädeln und ab dem 14. Lebensjahr kam ich zur Hitlerjugend, ja, und die Mädchen kamen zum BDM. Das war so die Regel. Mit 18 kamen dann die Buben zur SA und oder zur SS und die Mädels auch, die blieben beim BDM. Gut, wir haben also sehr viel Spaß gehabt und es ging in Deutschland aufwärts, wirtschaftlich ging es aufwärts, es war also alles, man möchte sagen, das Volk war befreit von Not und natürlich gab es Arbeit, Hitler baute die ersten Autobahnen, ja. Die gab es ja bis dahin nicht. Die sind also die erste Autobahn ist da von Nürnberg nach Stuttgart gebaut worden. Und es gab natürlich Arbeit. Die Baufirmen hatten Aufträge, die Firmen hatten Aufträge. Und ich selbst bin aus der Volksschule entlassen worden und habe eine Lehre begonnen in einer Maschinenfabrik und Eisengießerei als kaufmännischer Angestellter. Jetzt war ich vom Jungvolk in die Hitlerjugend gekommen und in der Hitlerjugend war ich als zuerst Scharführer. Das heißt, dass eine Schar war eine Gruppe, ein Jungzug, ein Zug beim Kommissar. Dann kam der 1. September 1939. Krieg. Wir waren begeistert. Es gibt Krieg. Wir, ja, heilig Vaterland in Gefahr. Deine Söhne sich um dich scharen. Von Gefahr umringt stehen wir Hand in Hand für das Vaterland. Ja, das war es also. Ich wollte schon, ich war damals gerade 16 Jahre geworden, am 1. September 1939. Und ich stand vor dem 17. Lebensjahr. Und mir war vollkommen klar, du wirst jetzt Soldat. Ich muss also dazu sagen, mein Bruder Hans hat sich 1930, war immer noch arbeitslos und hat sich zur damaligen kasernierten Polizei beworben. Das waren an sich Einheiten, die kaserniert waren, kasernierte Polizei, ja, die eingesetzt worden sind, wenn auf den Straßen sich die einzelnen Parteien mit mehr oder weniger mit Hieb- und Stichwaffen bekämpften und es gab Tote und Verletzte. Und da ist damals die Polizei in Hundertschaften ausgerückt und hat diese Auseinandersetzungen begradigt, ja. Und mein Bruder meldete sich dort, der war ein sehr bekannter Schwerathlet, hat also ein griechisch-römischer Ringkämpfer im Mittelgewicht, Der kleine Bub stand immer daneben im Hand, in der Hand, wenn der Bruder so geschwitzt hat beim Kämpfen. Und der große Bruder war so mein riesiges Vorbild. Und siehe da, von 300 Bewerbern sind 10 angenommen worden, da war mein Bruder dabei. Und weil er eben so ein viel größer als ich, so ein bewährter Sportler war, war er zum persönlichen Schutz des Kommandeurs der damaligen Einheit bestimmt worden. Es war Krieg. Mein Gefolgschaftsführer, der Otto Pulz, ist einbezogen worden. Das heißt, nein, natürlich, die haben sich alle freiwillig gemeldet. Und der fiel schon am ersten Tag in Russland. Schon beim Frankreich-Feldzug in Russland. Und ich wurde Gefolgschaftsführer. Ich habe also die Gefolgschaft geführt. Eines Tages, etwa 19, im Anfang 19, ja, 1940, im Februar, bekam meine Gefolgschaft den Befehl. Die Gefolgschaft hat am Dienstag, den sowieso um 10 Uhr in der Kaserne, nein, in einer Schule in Stuttgart sich einzufinden zu einem wichtigen Termin. Der Befehl kam vom Bandführer. Solche Befehle waren natürlich schon sehr wichtig. Also ich bin mit meiner Gefolgschaft dahin marschiert und wir kamen in einen großen Saal dieser Schule, ja. Der Bandführer war auch dabei und sagte, ihr werdet gleich eine Rede erfahren von einigen Leuten. Wir wussten noch gar nicht was. Ging die Tür auf, da kamen 3 schneidige SS-Führer herein. Ja. Das waren also, damals hieß es noch nicht Waffen-SS, sondern SS-Verfügungstruppe. Ja, aber die waren verteilt, es gab also nicht sehr viele Standorte, einer in München, einer in Arolsen, einer in Hamburg, die Germania und so weiter. Gut, die haben uns stramme HJ-Männer, mich an der Spitze als der Gefolgschaftsführer mal kurz angeschaut, dann hielt einer der Führer eine flammende Rede: Männer wie ihr müsst Soldaten werden, aber ihr müsst nicht in die Wehrmacht, sondern ihr sollt zur Verfügungstruppe kommen. Wer meldet sich freiwillig? Alles ein Schritt vor. Klar. Wir wurden sofort gemustert. Aussehen bis ins Arbeitskostüm. Ja. Dann wurden wir gemessen, wir haben mit einem Blaustift hier unsere Größe drauf bekommen. Ich weiß es noch, ich habe 1,68 gehabt. Ich war viel zu klein, nicht? Denn die Mindestgröße war damals 1,74. Ne? Dann bin ich also vor diesen Stabsatz unserer Truppe hin und habe ihm gesagt, ja, sagt er, Sie sind noch nicht groß genug. Das heißt, ich habe schon für... Ich wachse in den letzten 4 Wochen so schnell, bis ich einbezogen werde, ja, habe ich ganz garantiert die richtige Größe. Ich habe sie nie erreicht, das macht er nicht. Gut, und er hat natürlich gesehen, solche Leute brauchte die Verfügungstruppe, das war ihm ganz klar. Jetzt gab es also die nächste Klippe. Ich musste das Einverständnis meines Vaters einholen, weil ich noch minderjährig war, für diese Freiwilligenmeldung. Aber mein Vater, der hat immer das gemacht, was ich gesagt habe, der hat gesagt, Bub, du musst wissen, was du tust, und wenn du das willst, dann sollst du das haben. Also, jetzt hatte ich schon einen Wehrpass. Mit 17 Jahren durfte man schon in Lokale gehen, wo man sonst nur ab 18 hingehen durfte und so weiter. Das war natürlich wichtig. In Stuttgart gab es allerlei zu sehen und zu erleben. Und dann bekam ich im Ende Juli den Einberufungsbefehl. Sie haben sich am 5. August 1940 in der SS-Kaserne Freimann in München zum Dienst einzufinden. Das war mein Einberufungsbefehl, ja. Also, Ich in den Zug, Mutter, die Brave, am Bahnsteig wieder, habe ihren Jüngsten und noch oft am Bahnsteig irgendwo hingeschickt, in die Fremde. Es war also zum ersten Mal, dass ich das heimliche Nest verlassen habe. Wir kamen in München an, im Zug traf ich schon vier, die genauso aussahen wie ich, kurzgeschnittene Haare, ja, habe sofort gewusst, wir gehören zusammen. Wir sind auch tatsächlich, ja, mit einem habe ich heute eine Verbindung, sind wir in die Kaserne einmarschiert. Wir haben aber vorher noch am Bahnhof ein mächtiges Kalbsbrust verzehrt und nochmal gut gegessen. Ja, und plötzlich war die Zeit um. Ja, jetzt mussten wir, die Kaserne liegt etwa 10 Kilometer außerhalb von München, in München vor einem Mann. Jetzt mussten wir ein Taxi nehmen, damit wir überhaupt um 14 Uhr da waren. Wir sollten ja um 14 Uhr da sein. Nicht? Dann sind wir noch bis zur Wache gefahren und da stand also die Kasernenwache, wie immer, am Tor. Und sagte dann der Wachhaber, die müssen viel Geld haben. Ja. Ich komme nachher auf unsere Löhnung, die wir damals bekommen haben. Gut, also wir haben uns im Speisesaal gemeldet. Ich sollte also, ja, war eingeteilt zur vierten Kompanie, weil ich weil damals waren die Kompanien, die Schützenkompanien, war so eingeteilt, die größten waren in der ersten Kompanie und das ging dann so runter. Wenn man dann antrat, war das eine wunderschöne Linie, ja. Und ich gehörte zu den kleinsten hinten dran, ja. Kam der Spieß rein. Wer hat Hunger? Niemand hat sich gemeldet. Da waren wir noch in Zivil, nicht? Alles 10 Kniebeugen, ja. Zum zweiten Mal, wer hat Hunger? Ich habe das schon spitz gekriegt, ich wusste schon, wie das etwa war. Und habe gesagt, bin rausgetreten. Die anderen 10 Kniebeugen. Wir haben also bis zu 5x10 Kniebeugen machen müssen, bis sie begriffen haben, dass ein Soldat grundsätzlich Hunger hatte. Ja. Jetzt habe ich aber etwas vergessen. Ich bin im November 1940 zu einem Kasernenlehrgang befohlen worden. Das heißt, alle 16- bis 18-jährigen Hitlerjungen und auch die Führer wurden zu einem Kasernenlehrgang in eine Kaserne in der Nähe von Stuttgart einberufen. Dort haben wir 3 Wochen militärische Grundausbildung gehabt. Ja. Haben dort schon alles gelernt gehabt, Mine 98K, marschieren konnten wir sowieso, das haben wir bei der Hitlerjugend schon gelernt. Und Geländedienst wusste man auch schon ein bisschen was. Auf jeden Fall war das eine vormilitärische Ausbildung. Ja. Am ersten Tag ging es in der Kaserne turbulent zu, Klamotten fassen und so weiter. Am zweiten Tag Karabin 98K fassen. Nicht? Mein Kompaniechef, der Hauptsturmführer Holenia Franzl, wir nannten ihn Zigeunerbaron, er war also wie ein Österreichischer, er war Österreicher, er war Wiener, er hatte so eine ganz tiefe Stimme und hat das immer nur, hatte da 2 Schmisse, ich war ein imposanter Mann, war der Franzl Hollin, ja. Und der stand dabei, wie wir die Gewehre fassen, und da habe ich meinem Kompaniechef den exakten Militärgriff zack, zack, zack und vorgeführt und hat also mal schon geschaut. Ne? Ja, und dann kam also die Ausbildung. 5 Uhr aufstehen, 6 Uhr Abmarsch auf den Kasernenhof, 5 Stunden exerzieren, Griffe kloppen, 5 Stunden an einem Stück, ja. Parademarsch üben und so weiter. Am Nachmittag Revier reinigen, Klamotten reinigen. Und abends Unterricht, ja. Jetzt muss ich noch dazu sagen, wie wir in die Kaserne einrückten, wunderten wir uns, dass in unserer Kompanie bereits eine Reihe von Leuten da waren, die nicht Deutsch sprachen. Ja. Es waren Niederländer. Niederländer. Was sollten wir denn mit Niederländern? Wir Reichsdeutsche und Niederländer, ja. Es war also die erste Einheit europäischer Freiwilliger in unserem Regiment Westland, ja, die aufgestellt worden ist, und zwar gemischt bis hinunter zur Gruppe. Also meine Gruppe waren 6 Reichsdeutsche und 6 Niederländer. Ja. Aber das waren alles Freiwillige, die haben sich freiwillig gemeldet, und innerhalb von 8 Tagen waren wir die besten Kameraden. Es sind allerdings von den, in den Niederlanden war ja damals die NSBO, das war eine Schwesterpartei der NSDAP, und da haben sich etwa 600 NSBO-Leute gemeldet, die der Meinung waren, sie würden hier politisch eingesetzt, und die durften aber dann wieder gehen, ja, weil sie nicht Soldat werden wollten. Die anderen sind geblieben und haben sich erst einmal für 2 Jahre verpflichtet, die Niederländer. Aber ich weiß nicht einen einzigen, der nach diesen 2 Jahren die Truppe verlassen hätte. Da waren wir ja dann schon im Felde. Gut, es ging also ein mächtiger Ausbildungsschliff los. Wir sind also geschliffen worden, das wirklich großartig war. Aber ich habe dann da auch da drin geschrieben, ich war es ja gewohnt, und ja. Und nach etwa 6 Wochen Ausbildung, es war dann im September 1940, war die Grundausbildung abgeschlossen, und wir haben den Abschluss der Grundausbildung mit einem vom Beimarsch an unserem Regimentskommandeur Hilmar Weckerle, Standartenführer Hilmar Weckerle, abgeschlossen. Und das hat alles wunderbar geklappt mit den Klängen unseres. Wir haben einen eigenen Regimentsmarsch gehabt, den ich leider nirgendwo mehr finden kann. Ja, den, der müsste aber nirgendwo sein, aber ich finde ihn nicht mehr. Sind wir dann verabschiedet, beziehungsweise die Holländer und die Reichsdeutschen bekamen 14 Tage Urlaub als Belohnung für diese hervorragende Leistung, die wir gemacht haben. Das war bei Preußen ganz, ganz außergewöhnlich, dass Soldaten schon nach 6 Wochen Urlaub bekamen. Da kam wieder mein Gruppenführer kam zu mir, der mochte mich auch sehr gern. Die haben gemerkt, das ist einfach ein Soldat. Also, ja. Und der sagte mir, es findet während dieser 14 Tage ein Unterführerlehrgang statt, ob ich daran interessiert sei, diesen Unterführerlehrgang zu bestreiten. Und ich wollte ja was werden, habe ich gesagt, jawohl, ich mache lieber einen Unterführerlehrgang als 14 Tage Urlaub. Dann habe ich an diesem Unterführerlehrgang teilgenommen und ihn auch mit Erfolg und bestanden und mit Erfolg abgeschlossen. Und als die Kompanie wieder zurückkam, bin ich schon als Gewehrführer eines schweren Maschinengewehrs vor der Front gestanden. Ja. Brauchte also, da durfte ich schon, wenn die anderen mit Stahlhelm und mit Gerät ins Gelände marschiert sind, sind wir schon vorneweg marschiert mit Schiffchen und schönen Handschuhen. Ja, und wenn es hieß, alles weg, volle Deckung, dann standen wir daneben, haben gefeixt. Ja. Ja, aber wir haben das vorher selber auch während dieses Lehrgangs ganz heftig mitmachen müssen. Gut. Die Münchner Bevölkerung war uns sehr, sehr wohlgesinnt. Wir haben dann mal in der Nähe von den Metzler Gummiwerken fürs Winterhilfswerk gesammelt und haben also ganz große Erfolge erzielt. Das Jahr 40 neigte sich dem Ende zu. Es war ein sehr kalter Winter, und wir haben oft, ich habe das auch mal da drin geschrieben, mit leichter Turnbekleidung bei 10 Grad Kälte Sport im Freien gemacht. Aber wie gesagt, es war halt eine harte Zeit. Ja. Das Jahresende 40, 41 kam, Weihnachten. Ja. Das war also die Frage, es gab Weihnachtsurlaub, wer bleibt in der Kaserne? Ja. Und ich habe mich als Unterführer vom Dienst freiwillig gemeldet und bin in der Kaserne geblieben. Und die anderen hatten Weihnachtsurlaub. Und zwar also eines der schönsten Weihnachten während des Krieges für mich. Dann kamen die Kameraden wieder, und wir haben Und dann nach der Grundausbildung heftige Geländedienst gemacht, mit dem SMG in Stellung gehen und es war eine harte Ausbildung nach dem Prinzip Schweiß spart Blut. Ja. Es kam das Frühjahr 1941 und planmäßig sind wir in München im Ostbahnhof verladen worden, um auf dem Truppenübungsplatz unsere Gefechtsausbildung zu vervollständigen und im scharfen Schuss zu üben und uns wirklich vorzubereiten. Wir wussten, wir müssen in den Krieg, aber es war ja noch nicht Krieg in Russland. Wir wussten nicht, weil es kam also die wildesten Gerüchte. Die Ukraine lässt uns durchmarschieren und wir packen den Engländer von da unten. Das war so gingen die Gerüchte bei uns herum. Nicht? Na gut, also wir waren am Truppenübungsplatz in Münzingen, immer am Heuberg. Jetzt war die ganze Division dort versammelt. Ja, inzwischen war im Dezember 1940 hat der Felix Steiner, Brigadeführer damals und General der Waffen-SS, hat die Division übernommen. Ja. Und die Division hat dann bestanden aus A, dem Regiment Germania, das noch in zwei Standorten war, B, dem Regiment Nordland und C, dem Regiment Westland. Das waren auch unsere Nummern. 8 war Germania, 9 war Nordland und Panzergrenadier 10 war Westland. Ja. Gut, der Felix Steiner war ein hervorragender Mann. Dem haben wir viel zu verdanken. Der hat auch ganz moderne Kampftaktiken und so weiter eingeführt. Und ich erinnere mich, der hat also bei allen Kompanien Vorträge gehalten über Waffenwirkung der SMGs und so weiter. Und es war beeindruckend, was der uns so alles so bei diesen Gelegenheiten beigebracht hat. Jetzt kamen wir auf den Truppenübungsplatz. Truppenübungsplatz Heuberg waren die Kasernen total belegt. Division, normalerweise war dort mal ein Regiment oder so. Es gab also dann die Lösung, wir sind in die einzelnen kleinen Dörfer um den Truppenübungsplatz in Privatquartiere gekommen. Ja. Und jede Familie in diesen Dörfern, meine Kompanie war in Winterlingen, die Bevölkerung, die war sowas von nett und freundlich und hat uns Soldaten versorgt, neben unserer Verpflegung. Haben sie uns Eier und Pfannkuchen und was und Marmelade und was alles mit allem versorgt. Die liebten uns wirklich. Ja, da blieben wir dann eine ganze Zeit. Es war damals im Januar, März, sehr kalt da oben. Das heißt ja an sich die Gegend, die raue Alp, weil es sehr kalt war da. Etwa März, ja, wir sind also zum Beispiel unser Tagesablauf in der Woche, Montag antreten, 4 Uhr antreten, schon mit Gerät, ja, also halb 4 aufstehen, ja, 4 Stunden mit vollem Gerät Marsch zu den Schießplätzen, 2 Stunden Gefechtsschießen, 4 Stunden zurückmarschieren mit vollem Gerät. Ja, es war also 10 Stunden Marsch und es war aber gut. Nach dem Prinzip Schweiß spart Blut haben wir das ohne weiteres und vor allen Dingen ohne irgendetwas zu murren übernommen. Das hat einfach dazugehört. Wir wussten, es geht zum Einsatz und wir müssen im Einsatz fit sein. Wieder Bahnverladung. Wir sind dann von Württemberg aus nach in Richtung Oberschlesien im Bahntransport transportiert worden, gefahren worden, in Güterwagen und in allen möglichen Wagen. Ja. Jetzt kommt wieder eine Geschichte, die ist fast nicht glaubhaft. Die Bahnlinie führte unmittelbar an meinem Elternhaus vorbei. Das heißt, es waren von meiner Wohnung bis zur Bahnlinie waren es etwa 30 Meter. Ja. Ich hatte direkt an der Bahn, war meine elterliche Wohnung. Und ich konnte durch Zufall erfahren, wann unser Transport fährt, und konnte meine Mutter anrufen und ihr sagen, wir kommen an dem und dem Tag um die und die Zeit vorbei, schaut mal zu, vielleicht kann ich euch mal zuwinken. Der Zug rollte und rollte durch den Bahnhof von der Obertürkheim durch, blieb stehen, genau da, wo meine Mutter saß, mit meiner Schwester. Ich konnte also vom Zug runterspringen, die 10 Meter rüber, auf Wiedersehen, macht euch keine Gedanken, euer Sohn kommt wieder. Ja, und dann wieder rauf und dann sind wir Richtung Oberschlesien gefahren. Gut, in Oberschlesien haben wir wieder kein Privatquartier mehr bezogen, sondern sind zugweise in Scheunen untergebracht worden. Und die Menschen dort waren überhaupt nicht mehr freundlich zu uns. Sie waren so fast bösartig. Ja. Ja, aber da sind wir dann nicht lange geblieben. Und dann ging es weiter eines Tages. Dann kamen dort unsere Fahrzeuge. Es waren also Gruppenfahrzeuge. Eine Gruppe, bestehend aus zwei Gewehrbedienungen mit 12 Mann, hat jeweils ein Fahrzeug bekommen. Das war ein Opel Blitz mit Bänken hinten drauf. Das war also unsere Motorisierung. Ja. Dann haben wir noch einige Tage das geübt, absitzen zum Gefecht, aufsitzen, und sind nochmal ordentlich hergenommen worden durch unsere Führer. Und dann ging es in den Bereitschaftsraum in den Wäldern von Lublin. Da haben wir immer noch geglaubt, wir würden durch die Ukraine, hätten freien Durchzug durch die Ukraine und könnten die Engländer da unten irgendwo packen, beim Irak oder so. Eines Tages hingen an den Wäldern, wir waren also in die, das waren sehr, sehr große Wälder, in denen wir lagen, ja, hingen Plakate, die uns über die russischen Uniformen unterrichteten. Und wir lernten das erste Wort in Russisch, das hieß Rukiviarch, das heißt Hände hoch. Ja. Und wir lagen da, und es kam der 22. Juni und die ersten Gefechte fanden statt, und wir lagen immer noch in Lublin, und wir lagen immer noch, ich habe also ungeduldig nach Hause geschrien, der Krieg ist losgegangen und wir sitzen hier und können nicht eingreifen, wir wollen jetzt unbedingt an den Feind. Ja. Irgendwann war es dann auch soweit, inzwischen, bevor noch der 22. Juni war und wir lagen schon bei Lublin da, hatten wir den Auftrag, das Lager zu sichern. Das MG hat ein Fliegeraufsatzstück, das konnte man also mit einem Fliegerkreisel konnte man einen Flieger bekämpfen, oder also feindliche Flieger bekämpfen. Da wussten wir also jetzt, und scharfe Munition hatten wir auch. Ich wusste also, jetzt wird's ernst. Ja, und dann am 30. Juni endlich aufsitzen. Ja. Und wir fuhren wieder bei Tag und bei Nacht immer wieder schrittweise vor und sind dann bei Großwartelnein über die polnische Grenze gefahren. Wir hatten natürlich immer bei unserem Kommunistchef ihn umringt, wenn die Sondermeldungen kamen oder die Meldungen von der Front. Wir hörten, dass es nicht ganz einfach war, da reinzugehen und die ersten Befestigungsanlagen der Russen zu bewältigen. Und wir fieberten also auf unser erstes Gefecht. Ja. Irgendwann, am 30. Nein, am 1. Juli 1941 waren wir wieder auf dem Mondmarsch, wie das so schön heißt, und es hieß wieder Absitzen zum Gefecht. Da war so eine Anhöhe, Panzerdeckungslöcher graben, SMK-Munition für Panzerbekämpfung. Da haben wir gedacht, also das geht ja schön los, ne? Gleich mit Panzern oder Gegenpanzer. Nach 3 Stunden wieder aufsitzen, war nichts mit Panzern, Gott sei Dank. Ja. Wieder etwa 3-4 Kilometer gefahren in einer Senke, blieben wir wieder stehen, absitzen zum Gefecht. Ja. Wir kamen auf die Höhe rauf, die war etwa von den Fahrzeugen weg, etwa 200 Meter war so eine Höhe, und dann ging es so flach abwärts weit hinein ins Land. Und da griff uns eine ganze sowjetische Division an. Ja. Eine Division Russen. Die kamen, die wollten die Vormarschstraße, die wir als Vormarschstraße hatten, wollten die als Rückmarschstraße noch gewinnen. Ja. Und das haben wir nicht zugelassen. Wir haben also das ganze Regiment, nein, unser ganzes Bataillon mit, ich weiß nicht, wie viel Maschinengewehren, Granatwerfern und so weiter, haben wir diesen Angriff abgewehrt. Ja. Ohne eigene Verluste haben wir von mittags um 2 bis abends um 6 Uhr, und die sind also nicht auf die Straße gekommen. Das war also ein sehr, sehr, sehr schweres, für die eine sehr schwere Sache. Für uns ein so leichtes, dass wir gedacht haben, so leicht kann doch der Krieg gar nicht sein. Unser Regimentskommandeur Hilmar Weckerle ist an diesem Abend das Schlachtfeld abgefahren, um sich von der Wirkung der Waffen, unserer eigenen Waffen, zu überzeugen. Und ist von einem versteckten russischen Scharfschützen mit Kopfschuss getötet worden. Also der erste Tote unseres Regiments war unser Regimentskommandeur. Es war natürlich ganz, ganz bitter für uns, und wir mochten ihn ja alle sehr. Aber das ist halt Krieg, und Krieg fordert Opfer. Wir haben wieder aufmunitioniert, 2 Tage gewartet, dann hieß es wieder aufsitzen zum Gefecht. Ja. Wir sind etwa 30, 40 Kilometer von diesem ersten Gefechtsplatz weg wieder Richtung Osten gefahren, und hieß es wieder absitzen zum Gefecht. Dann bekamen wir, sind wir an einen Hohlweg raufgegangen, bekamen plötzlich ein sehr stark gezieltes Feuer von sibirischen Scharfschützen. Mein Schütze 1, der da in Stellung gegangen war und gerade anfing zu schießen, ist mit Kopfschuss weggefallen. Mein Schütze 3 ist mit Kopfschuss abgegangen, mein Schütze 4 ist verwundet worden, mein Gruppenführer ist schwer verletzt, verwundet worden. Der gute Merck, der mich so gefördert hat als Rekrut, ist gefallen. Wir waren der 3. Kompanie unterstellt, und die 3. Kompanie hat nur Kopf- und Bauchschüsse gehabt. Ja. Mir ist nichts passiert, wie immer. Und das war also in unserem ersten Gefechten haben wir schon 30% unseres aktiven Bestandes der Mannschaft verloren. Aber wir haben dann Hussein Thün, das war Hussein Thün, und in Hussein Thün wurde dann, hat unser Bataillon schon gesammelt, unser Bataillonskommandeur Freier von Hadl hat aufgerufen, wir wollen eine Spende machen. Und wollen in Hussein Thün ein Denkmal für unsere gefallenen Kameraden aufrichten. Wir hätten dann im Laufe des Krieges mindestens 50 Denkmäler aufstellen müssen. Es ging also dann weiter, im wilden Reit, aufsitzen, 40 Kilometer fahren, absitzen zum Gefecht, feindlichen Widerstand brechen, aufsitzen, weiter, weiter, weiter. Es ging also rasant vorwärts, ja. Und Soldaten vergessen ja an sich schnell, das heißt, sie vergessen nicht, aber sie überspielen das. Sie wissen ja, wir müssen weiter, wir müssen ja den Krieg gewinnen, wir müssen ja den Feind schlagen. Ja, und sind wir dann langsam vormarschiert, immer wieder heftige Gefechte und kamen dann an eine Bahnlinie kurz vor Dnipropetrovsk. Vor dieser Bahnlinie waren riesige Kornfelder, die waren gerade abgemäht und die Kornhocken da aufgestellt auf den Feldern, und dort bekamen wir wieder ein wahnsinniges Abwehrfeuer der Russen. Ja. Wir haben uns dann so einzeln hinter die Hocken gelegt und auch versucht, den Feind zu bekämpfen. Und dort fiel dann auch schon der Chef unserer ersten Kompanie, der Hauptsturmführer Schade. Ja, und viele andere sind auch entweder verletzt oder gefallen. Irgendwann, den nächsten oder übernächsten Tag, waren die Russen plötzlich weg. Ja. Und ich bin mit meiner SMG-Gruppe und mit der dritten Kompanie, der ich unterstellt war, mit meinem Freund Chef, der Louis Reicher, der leider auch nicht mehr lebt, sind wir dann in Dnipropetrovsk einmarschiert und haben die Stadt eingenommen. Die aber ohne Kampf, die Russen hatten Dnipropetrovsk zumindest auf dem diesseitigen Dnipro-Ufer aufgegeben. Wie wir dort durch die Stadt gingen, entdeckte ich eine russische Bank. Ja. Ich bin da reingegangen, oder ein paar mit meinen Kameraden sind reingegangen und haben mal geschaut, wie das ausschaut. Da waren also die Tresorfächer waren auf und die russischen Rubel lagen kniehoch verstreut auf dem Boden. Ja. Da haben wir uns spaßhalber jeder einen Schein zum Andenken mitgenommen. Ja, und sind weiter bis runter zum Dnieper. Dnieper bekam ich dann, bin mit meinem MG in Stellung gegangen, habe auch noch einen Volltreffer reingekriegt, aber ohne, dass es irgendjemand von mir verletzt oder geschadet hat. Wir bekamen ja unsere Löhnung dekadenweise, das heißt alle 10 Tage gab es Wehrsold. Ja. Und siehe da, der nächste Wehrsold, der ausgezahlt wurde, ist in Rubel ausgezahlt worden. Und zwar im Verhältnis 10 zu 1, also eine Reichsmark gleich 10 Rubel. Ja, die rückwärtigen Diensten hatten es da besser, wenn die das geschnallt haben, haben sich da ganz schön reich machen können. Aber der Reichtum zählt ja nicht bei uns. Ja. Gut, jetzt sind wir einige Tage außerhalb von Dnipropetrovsk in eine Kolchose untergekommen und konnten uns wieder mal ein bisschen auffrischen und ein bisschen erholen. Und inzwischen war eine kleine Gruppe über einen Steg marschiert, den italienische Pioniere aufgestellt haben. Italiener waren hervorragende Pioniere, gerade im Brückenbau und so weiter. Und wir hatten ja italienische Einheiten der Pesupo, die bei uns mit gekämpft haben. Die Division hat überhalb von Dnipropetrovsk auf der anderen Seite des Dnieper einen Brückenkopf gebildet. Ja, dieses liebliche Örtchen, oder der Ort hieß Kamenka. Und wir sind dann nach 3 oder 4 Tagen Ruhezeit sind wir dann nachts über den Steg marschiert, der ständig unter russischem Artilleriefeuer stand und der ständig getroffen wurde, denn die Russen hatten in Dnipropetrovsk eine Artillerieschule und die haben jeden Meter vermessen gehabt und haben also uns sehr viele Schwierigkeiten gemacht. Es war also sehr schwierig, über diesen Steg zu kommen. Ja. Aber wir sind glücklich rübergekommen. Ich kann also noch dazu ergänzend sagen, ich hatte einen HJ-Kameraden, der bei unserer Panzerjägerabteilung gerade Melder war. Ja. der ist mit seinem Kommandeur auch über den Steg gefahren und eine russische Granate hat den Steg vor ihm zerschmettert und er ist mit seinem Grad in den Fluten des Neber ertrunken und war nicht mehr gesehen. Ja, wir haben dann sind in den Brückenkopf hineinmarschiert und bekamen den Befehl, diesen Brückenkopf entsprechend zu erweitern, das heißt größer zu machen, um als Basis für weitere Angriffe nach Osten. Am ersten Tag, als wir uns zum Angriff bereitstellten, früh um 10 Uhr, bekamen wir so ein mächtiges Artilleriefeuer, dass unser Felix Steiner, unser General, den Angriff abgesagt hat. Er sagte, unter diesem Feuer geht die Division kaputt. Ja, am nächsten Tag haben wir dann tatsächlich erfolgreich angegriffen und haben den Brückenkopf erweitert und sind dann dort in Stellung gegangen. Ja. Haben wir zum ersten Mal auch erlebt, wie toll die russischen Soldaten ihre Deckungslöcher graben. Ja, das ist also, die waren im Tarnen und Graben waren die uns weit, weit, weit überlegen. Ja, das war unbedingt kein. Ja, inzwischen ist eine Kampfgruppe nach Süden abgewandert und ist weiter südlich über den Dnieper gegangen ohne Verluste und hat dann von unten angegriffen und hat unseren Brückenkopf dann endgültig entlastet. Der Russe ist wieder weiter weggegangen, also wieder nach hinten hat er sich abgesetzt. Inzwischen wurde es schon Herbst, es wurde schon merklich kühler, ja, und wir hatten jetzt gar nicht mehr so weit zu unserem Jahresangriffsziel der Division. Das war die Stadt Schachti hieß sie. Ja, wir sind also den Russen nach. Es wurde schon herbstlich, die Nächte kalt. Ja. Und etwa im November sahen wir schon die Türme von Schachti. Und dann erlebten wir zum ersten Mal im November, Anfang November, die Wirkung eines Stalin-Orgel-Feuerüberfalls auf uns. Ich war also mittendrin. Es hätte fast Panik in der Truppe gegeben, weil es total neu war. Die kamen also mit einem wahnsinnigen Geheul, kamen die Geschosse an. Die waren so riesig groß, 30 oder 40 Zentimeter. Haben auch sehr starke Splitter gehabt, aber nur große Splitter. Im Gegensatz zu normalen Granaten, die ganz kleine Splitter hatten, haben diese Stalin-Orgel-Granaten große Splitter verbreitet. Und wer davon getroffen wurde, ist, war natürlich sehr schwer dran. Aber wir sind zum Glück einigermaßen, das heißt ganz gut, über die Runden gekommen. Haben also jetzt gewusst, es gibt auch eine Stalin-Orgel. Ja. Ja. Nach zwei oder drei Tagen sind wir noch weiter vor und sind dann wieder in Stellung gegangen. Ja, es wurde schon immer kälter dann hat nördlich von uns die Nordland einen Angriff abzuwehren gehabt von Russen. Die waren ausgebildet und begleitet typisch winterlich. Pelzmützen, Pelzjacken, Filzstiefel, ja, ihre Gewehre, die hervorragend schossen. Und wir hatten immer noch unsere Nobelbecher an mit Nägeln, die Kälte besonders anzogen. Und keinerlei Winterbekleidung. Wir haben uns dann beholfen. Wir hatten auf den Wagen die Fahrermäntel gehabt für das Fahren auf den Fahrzeugen. Die haben wir dann zum einigermaßen geholt. Ja, jetzt habe ich mit meiner Gruppe den Auftrag gehabt, die eine Kompanie, ich glaube die zweite, zu verlassen und zur dritten herüberzugehen. Es war aber schon abends spät und ich wollte nicht im Dunkeln umherirren und habe schon, die Russen hatten so große Strohschober überall auf den auf den Feldern aufgerichtet und haben uns in die Strohschober eingebuddelt, weil einigermaßen warm war, und haben geschlafen und haben zwar schon eine Wache ausgestellt und hatten auch keine Sorge, weil im Strohschober nebenan ein Flakgeschütz stand, ja, von der deutschen Wehrmacht. Ja, wie wir in der Früh aufwachten, ja, und uns aus dem Stroh herauspellten, ja, war das Flakgeschütz nicht mehr da. Das ist abgezogen worden. Und wie wir uns umschauten, kam von unten, vom Berg herauf, eine russische Kompanie. Ja. Wir saßen also ganz alleine, ja, da und wollten uns auch nicht groß auf ein Gefecht einlassen, sondern haben uns dann ordnungsgemäß mit allen Waffen und allem zurückgezogen. Ja. Und die Russen haben uns aber auch in Ruhe gelassen, die waren wahrscheinlich selber froh, dass wir nichts getan haben. Und dann kam eine Aufklärungsabteilung, die nicht zu unserer Truppe gehört habe, Kratzschützen, ja, etwa 30 Kräter, die haben den Auftrag bekommen, von unserem Kommandeur wahrscheinlich, uns zu suchen. Und die haben uns dann aufgenommen und wir konnten uns gar nicht vorstellen, das war unvorstellbar für uns, dass es bei uns zurückgehen sollte. Was sollte das? Gell? Ja, aber man muss halt mit allen fertig werden. Die haben uns also aufgenommen auf ihre Gräder und haben uns wieder zu unserer Truppe zurückgebracht. Ja. Wir sind dann am Tuslow in Stellung gegangen. Das ist ein Fluss, der sehr gewunden war. Und den haben wir 2-3 Tage gehalten. Und der war aber sehr schwer zu verteidigen. Darum haben wir uns dann auf die Mius-Stellung zurückgezogen. Die Mius-Stellung war... heute ist das ein kleines Rindsal, ich war vor 10 Jahren nochmal da. Die war an sich besser geeignet zur Verteidigung. Ja. Und an der Mir-Stellung sind wir dann in Stellung gegangen. Und zwar hat ja das Regiment noch 3 Bataillone gehabt. Das war dann immer so, ein Bataillon durfte in Amrosjewka, das war etwa 40 Kilometer hinter der Mühlstellung, in Ruhe gehen. Ja, und 2 Bataillone haben die Stellung entlang des Mühses gehalten. Bin gleich weiter. Gut. Aber wir waren ja froh, wir waren in der Stellung und es war dann so, dass wir in Amrosjewka dann Quartiere bekamen, das heißt so Privatquartiere bei Russen und der Divisionsgefechtsstand hat sich auch in Uspenskaya hat sich dort etabliert. In Amrosjewka natürlich, nicht in Uspenskaya. Ja, es war also immer ganz, ganz schön, wenn wir in Ruhe lagen. Ja, wir haben da mal kleine Bratkartoffelverhältnisse gehabt mit Ukrainerinnen, ja, die aber ganz harmlos waren. Und wenn wir in Ruhe waren, konnten wir uns wieder die Uniformen herrichten, unsere Waffen herrichten und so weiter. Und es kam dann ein sehr, sehr strenger Winter mit zum Teil bis zu minus 20, 25 Grad, die wir da zum Teil in Stellung verbringen mussten. Ja. Dann ging es wieder in Stellung. Ja. Ein Bataillon kam wieder zurück und wir gingen wieder nach vorne in Stellung. Und mit meiner Gruppe lag ich auf einer zerschossenen Kolchose. Sinnvollerweise haben wir das Ding jetzt dann Alcazar genannt. Ja. Das war ja diese spanische Festung während der spanischen Kämpfe. Gut, wir sind also im Alcazar gewesen und wir hatten Bunker. Bunker ist zu viel gesagt, die waren nur so mannshoch, und da konnte man gerade drin stehen und gehen, und heizen konnte man die auch nicht. Und bei tagüber war die Stellung in der Kolchose, in der zerschossenen, und bei Nacht mussten wir einen Posten etwa 5 Meter vor die Kolchose legen, der war in einem Schützenloch drin, da standen immer 2 Mann. Es ging ein eisiger Wind, zum Teil bis zu 25 Grad, oft mussten wir nach einer Stunde die Posten hereinführen, weil ihnen Mund und Nase zugefroren waren. Es war also sehr, sehr eisig kalt. Und wir hatten immer noch keine Winterbekleidung, nichts. Immer noch die Stiefel, ja. Deshalb war es dann immer ein Segen, wenn wir wieder zurückkamen, ja, und uns mal wieder erholen konnten. Und unser Divisioner, der gute Felix Steiner, hat sich's nicht nehmen lassen, ist von Quartier zu Quartier gegangen, hat uns junge Soldaten, mich besonders, hat er immer in die Arme genommen. Ich habe halt noch so ein junges Gesicht gehabt. Ja, dann ging es wieder raus. Und irgendwann war auch mal dieser schlimme Winter zu Ende. Und im März kam die erste Märzsonne und zum ersten Mal waren ein paar Wärmegrade und wir haben uns in der Sonne geahlt und es war so schön, ja. Und dann sind wir wieder abgelöst worden und waren in Ambrosjevka und dann im April etwa, ja, im April mussten wir wieder in Stellung gehen. Da haben wir dann aber schon inzwischen in einer anderen Stellung bei Berestovo hatten wir dann schon richtige schöne Bunker und es ließ sich also ganz gut leben. Und der Russe hat auch stillgehalten, der hat zwar noch 2-mal angegriffen, da hat im Süden die Germania mit dem August Diekmann, meinem späteren Regimentskommandeur, der ist mit gezogener Plempe auf die Russen losgegangen vor seinem Ding, wie im 30-jährigen Krieg. Und wir haben also uns da sehr, sehr wohl gefühlt. Aus der Stellung heraus bekam ich am 1. Mai den Befehl, mich beim Bataillonskommandeur zu melden. Erst zu meinem Kommandierchef und der hat gesagt, Sie müssen zum Bataillonskommandeur. Ich wusste gar nicht was, ich wusste nicht warum. Ich muss also dazu vorausschicken, wie ich Rekrut war, beziehungsweise in München ausgebildet wurde, hat mich eines Tages mal mein Kommandierchef zum Apport befohlen mit Stahlhelm und umgeschnallt und hat mich gefragt, wollen Sie SS-Führer werden? Ja, laut und deutlich, jawohl. Und ab da war ich eigentlich Führeranwärter, ja. Ich registriert gewesen als Führeranwärter. Kam also zu meinem Bataillonskommandeur, zu dem Freiherr von Hageln. Ja, mein lieber Hall, sagt er, Sie sind abkommandiert, Sie müssen sich in Berlin melden, um bei irgendeiner Junggeschule, entweder Braunschweig oder Tölz, Ihre Ausbildung zu weiterzuführen. Aber, hat er gesagt, so brav, das seidene Tüchchen hier, ja, das Sie jetzt umhaben, das dürfen Sie da nicht tragen. Dann müssen Sie wieder eine ordentliche Halsbinde tragen. Wir haben uns alle von unseren Freundinnen seidene Tüchchen schicken lassen, weil ja der Kragen so rau war und die Haut aufgerissen hat. Und deshalb haben wir immer seidene Tüchchen getragen. Das kommt natürlich nur davon. Ja, von da aus wir waren insgesamt, glaube ich, 4 oder 5 Mann oder 6 Mann zum Regimentsgefechtsstand zurück und haben uns beim Regimentskommandeur gemeldet. Es war der damalige Geißler, Obersturmmann für Geißler. Wir haben uns, so wie wir uns gemeldet haben, im Tarnanzug, wie wir halt von der Front vorne kamen. Dann hat der Geißler als erstes gesagt, zieht euch alle mal eure Tarnjacken aus. Wir wissen zwar nicht warum, aber wir haben es halt ausgezogen. Ne? Da waren 2 Soldaten dabei, 2 Unterführer, die noch keine Auszeichnungen hatten. Und zu den beiden hat er gesagt, ihr geht mal wieder vorne an die Front. Wenn ihr erstmal da einen Bandel dran habt oder da was dran habt, dann dürft ihr wieder auf die Jungeschule gehen. Bis da hatte ich ja schon das EK2 und so weiter. Und die, ja. Jetzt ging es also weiter zurück und dann hat uns unser Felix Steiner verabschiedet. Hat mich halt wieder in den Arm genommen. Das hat er übrigens auch noch im Frieden getan. Später, in München. Ja, und dann waren wir so 6 oder 7 Mann von der ganzen Division, die wir uns in Berlin zu melden hatten, beim Reichsführungshauptamt. Jetzt haben wir alle Gelegenheit benutzt, wir sind auf Züge aufgesprungen, alles was nach Westen fuhr, haben wir benutzt, ja, auf Lastwagen und so weiter, um möglichst schnell ins Heim nach Hause zu kommen, nach Berlin zu kommen. Ne? Sind dann auch in Berlin gut angekommen und das war also Mai, Lüftchenbädchen und junge Damen mit luftigen Kleidern gingen vor uns her, das war also, haben wir über ein Jahr nicht gehabt, das war also schon sehr schön. Ne? Ja, in Berlin konnten wir dann wählen, entweder die Junkerschule Tölz oder die Junkerschule Braunschweig. Und ich habe mich natürlich für Tölz entschieden, weil das viel näher in meinem Heimatort lag. Und dann haben wir erstmal Urlaub bekommen. Der Lehrgang hat begonnen am 1. Juni 1942. Ja. Ich kam also zum Muttertag ganz überraschend zu Hause an. Ich konnte gar nicht mehr meine Eltern verständigen. Und die Freude war natürlich groß. Und jetzt kommt wieder das Phänomen. Das hat mir dann ein Arzt bestätigt, dass viele Russland-Kämpfer, wenn sie nach Hause kommen, zuerst einmal hohes Fieber kriegen. Mich hat es auch erwischt. Also 3 Tage bevor ich eigentlich zur Schule hätte müssen, ja, habe ich hohes Fieber bekommen, ja, 40 Grad, kein Mensch weiß warum, bis heute nicht. Ja, aber ich bin auch dann mit Fieber zur Schule gefahren. Ja. Schule angekommen, dann wurde ich, beim 12. SS-Kriegsjunker-Lehrgang 1942, das war der 12. Es gab also zwei verschiedene Lehrgänge. Es gab einmal den aktiven Lehrgang für aktive Führer, und ich war ja ein aktiver Führer, und es gab einen für Reservisten. Ja. Und dann ging also dort der Dienstbetrieb los. Wir wurden eingeteilt in eine schwere Junkerschaft, das hieß ja dann, auf der Junkerschule war der Zug ja die Junkerschaft und die Kompanie war die Inspektion. Ja, und unser Junkerschaftsführer war der Hänschenberg, der ist während der Zeit dann Hauptschulführer geworden, der kam auch von der Front. Ja. Und die ganze Junkerschaft war, wie wir anfingen, 30 Mann stark. Ja. Und die 30 Mann wurden jetzt hergenommen. Und zwar der Pionierlehrer, der Taktiklehrer, der Heerwesenlehrer, alle haben ihren gesamten Lehrstoff über uns ausgeschüttet. Wir, die unser Geist sowieso von ein Jahr lang von eingeschlafen war, mussten also unheimlich viel arbeiten, bis in die Hörsälen, bis in die Nacht hinein und Samstag und Sonntag auch. Ja, mir ist es dann irgendwo zu dumm geworden und dann bin ich mal am Sonntag mit einem hübschen Mädchen auf den Berg gestiegen und habe gesagt, habt ihr alle gern mit eurer Lehrerei. Ja, ja, nach etwa 14 Tagen gab es die sogenannte Aufnahmeprüfung. Ja, jetzt hatten wir uns alle so ein bisschen dran gewöhnt, auch wieder sportlich ein bisschen auch gepäppelt worden. Ich habe noch ziemlich Probleme gehabt mit meinen Knien, weil das im Winter ja, bei 40 Grad nicht so einfach war da draußen. Und da gab es die Aufnahmeprüfung. Ja, die Aufnahmeprüfung haben nur 5 nicht bestanden. Ja. Und dann etwa im September gab es die sogenannte Zwischenprüfung. Die Zwischenprüfung war die schwierigste. Wer die bestanden hat, der brauchte keine Angst mehr vor der Schlussprüfung haben. Also die Zwischenprüfung stand auch bevor und eines Tages hat unser Hänschen Berg bei einem Unterrichtsstunde die verschiedensten Themen angeschnitten, wann der 30-jährige Krieg war, ist das so einfach nicht, aber auch viele geschichtliche Daten, die man eigentlich wissen musste oder sollte. Ja, und aus einer Intuition heraus habe ich diese Themen aufgeschrieben und auswendig gelernt. Nicht? Und das war dann die wichtigste Frage im Heerwesen, die höchst benoteten Fach überhaupt, und da habe ich die beste Arbeit in der ganzen Schule geschrieben, dank meines Hänschen Berg. Es war also so, es gab für jedes Fach gab es bestimmte Punktzahlen. Ja. Zum Beispiel Taktik hat er meistens, hat 8 Punkte gehabt, und es wurde dann multipliziert, und wenn man die entsprechende Zahl dann gehabt hat, hat man bestanden. Ja. Jetzt waren wir also rund 30 Junker. Und unser Hänschen Berg, der hat es so gut mit uns gemeint. Am Wochenende hat er mit uns, samstags war er Samstagdienst, ja, Nachtübung angesetzt. Da sind wir um 4 Uhr mit den Fahrrädern ins Gelände, haben dann mächtig gemimt und sind dann zurückgefahren. Um 8 Uhr und um 10 Uhr haben wir frei gehabt. Der war also recht menschlich. Das ging also weiter. Nach der Zwischenprüfung kamen wir, na, muss noch mal was anderes erzählen, gell? Die Bräuche waren hart. Es gab also keine Strafen auf der Junkerschule. Ja? Aber es musste, wenn eine Junkerschaft etwas verbrochen hatte, was nicht ganz den Bestimmungen entsprach, musste sie marschieren. Und zwar mit 25 Pfund im Kreuz nach Dietramszell. Dietramszell waren genau 12,5 Kilometer weg von Tölz. Und wieder zurück war also genau 25 Kilometer. Ja. Die mussten wir marschieren. Aber erst samstags nach Dienst. Ne? Das war also die Strafe sozusagen. Wir haben das natürlich auch uns genommen. Aber einer von uns, der hat einmal geglaubt, er sei besonders gescheit und hat beim Rückmarsch einen LKW aufgehalten, der ihn mitgenommen hat. Ja. Wir sind in der Schule angekommen, der Jungerschaftsführer hat es erfahren, ja. Der Mann war weg von der Schule. Nächstes Mal. Anderes Beispiel. Wir sind dann auf dem Truppenplatz Münzingen gekommen zum Gefechtsschießen. Das haben wir auch als noch auf der Jungerschule gemacht. Und da war ein Junker abgestellt, eine kalte Verpflegung von hinten von der Küche zu holen. Ja. Und da hat er eine Portion übrig gehabt. Ja. Hat aber nicht gespannt, dass noch ein Junker draußen war, um die Scheiben, die Schießscheiben, auf die wir geschossen haben, einzusammeln. Ja, und hat die Portion gegessen, weil wir ja immer Hunger hatten. Wo ist die Portion? Die hat er gegessen. Weg von der Schule. Das war so. Solche Dinge. Ja. Es war so, wir waren insgesamt, wie wir die Schule anfingen, 30 Junker. Und von den 30 haben 11 bestanden, die anderen nicht. Ja. War also schon eine harte Zeit. Ja. Dann kam die Schlussprüfung. Ja. Die Schlussprüfung war Anfang Dezember. Ja. Und am 15. Dezember 1942 war die Schule vorbei. Und wir, tolle Oberjunker, mit der Mütze, ich habe mir vorher schon ein halbes Jahr vorher gekauft, für jeden Abend vom Spiegel, durften wir noch nicht tragen. Nicht? Als Standarten-Oberjunker, SS-Standarten-Oberjunker, durften wir die Führermütze tragen. Wir waren ja Führer. Nicht? ja, Heimaturlaub. Es wurde also, wurden die einzelnen Junker in die verschiedensten Funktionen entlassen. Also mein bester Freund, der Karl-Heinz Mackens, kam nach Braunschweig als Junkerstaatsführer. Braunschweig war auch eine Junkerschule. Ein anderer kam auch als Junkerstaatsführer irgendwo hin. Und für mich gab es keine Verwendung. Ich durfte also in Urlaub fahren. Ja, das war am 15. Dezember. Ja, auf Abruf. Ich war natürlich vor 15. Dezember, so kurz vor Weihnachten bei den Eltern, schön. Am 18. Dezember bekam ich den Befehl, Marschbefehl. Sie sind sofort zur Division Viking versetzt, die Reise ist bis spätestens 20. Dezember anzutreten. Ja. War ich 5 Minuten traurig, aber dann nicht mehr. Mutter brachte mich wieder zur Bahn. Und ich fuhr also, wir fuhren über die Frontleitstelle Krakau. In Krakau traf ich schon wieder 4 Kameraden von mir, die denselben Befehl bekommen hatten. Das heißt, ich war der Erste und die 4 kamen nach. Und dann haben wir noch ein vorweihnachtliches Fest mit einer Dienststelle in Krakau gefeiert und sind dann weiter Richtung, wieder Bahntransport noch normal, Richtung Dnipropetrovsk. In Dnipropetrovsk ausgestiegen, ausgestiegen, zur Frontleitstelle gegangen. Ja, wir können im Moment nicht sagen, wo sie hin müssen. Ihre Division ist ist am Verlegen. Ja. Dann haben wir also in Dnipropetrovsk gab es ein wunderschönes Offiziershaus und gute Getränke und alles. Und wir haben dann eine Menge Alkoholiken kassiert bzw. bekommen und haben gewartet. Jetzt war für mich natürlich die Stadt Dnipropetrovsk interessant, denn ich habe sie 1941 mit eingenommen. Aber inzwischen war dort ein totaler friedensmäßiger Verkehr. Die Soldaten gingen schön angezogen mit ihren Ausgeuniformen und so weiter. Und es gab ein deutsches Haus und nein, es hieß anders. Irgendwo gab es dann Musik und Tanz und so. Es war also dort sehr, sehr wohl auszuhalten. Obwohl, ich habe das da reingeschrieben, ich war nicht zufrieden, ich wollte eigentlich zur Truppe. Naja, das hat dann doch gedauert. Bis Ende Dezember und am 30. oder 31. Sind wir dann wieder im Bahntransport Richtung Rostow verfrachtet worden. Das heißt, gefahren noch. Ja. Da waren wir aber noch in Personenzügen. Ja. Irgendwann hielt der Zug auf der Strecke an, wir mussten aussteigen und es hieß, russische Panzer sind durchgebrochen. Wieder diese verfluchten Panzer. Ne? Gut. Aber das ist dann hat auch nichts passiert und dann sind wir weiter nur noch in Güterwagen gefahren und irgendwo abgestiegen und dann haben wir uns nach dem Divisionsgefechtsstand erkundigt und hat uns dann ein LKW mitgenommen zum Divisionsgefechtsstand. Die Division führte damals schon der Herbert Gille. Herbert Gille hat uns in Empfang genommen. Ah, es ist gut, dass junges Blut wieder rauskommt. Und dann haben wir gesagt, es ist gut, wir sind ja junges Blut. Ne? Ich war damals immerhin schon, Ende 1942, schon 20 Jahre alt. Ne? 20 Jahre jung. Ja. Ah ja, bin ja mit 17 Soldat geworden. Dann hat er bestimmt, mein Freund Hans Port, nein, der andere, der Hermann Spohr ist zu Germania gekommen, ja, und ich bin wieder zu meinem alten Regiment Westland versetzt worden. Habe mich beim Regimentskommandeur da gemeldet, das war der Harry Pulewatsch, Und das war am Abend, hat er gesagt, bleiben Sie mal hier in meinem Gefechtsstand, da gerade die Bataillone umdirigiert, ich höre noch Hadeln, Sie müssen das unbedingt so und so machen. Ich habe es also so im Stillen mitgekriegt. Und am nächsten Morgen hat er mich dann weiter geschickt, ich sollte nicht mehr zum ersten Bataillon, in dem ich ja zuerst war, sondern dann zum zweiten Bataillon. Ich fand es auch viel besser, wenn ich zu ganz fremden Leuten kam als Oberjunker. Ich habe mich dann bei meinem Kompaniechef gemeldet, in der 5. Kompanie, dem Gerd Lotze. Und der Gerd Lotze war wie ich ein Schwabe. Und wir haben uns sofort gut verstanden. Ich habe meine gute Uniform weggepackt und habe mich wieder kampfmäßig eingerichtet mit Maschinenpistole und mit dem, was man halt braucht, Tarnanzug und so weiter. Und nachts um 10 Uhr hat er gesagt, da oben, da liegt Ihr Zug, da gehen Sie jetzt rauf und übernehmen den Zug. Der Zug hatte gerade ein Nachtgefecht. Ne? Und mitten im Nachtgefecht habe ich den Zug übernommen. Ne? Und dann haben wir also von dort aus unter schwierigsten Verhältnissen Tag und Nacht im Einsatz gestanden. Ich habe da mal reingeschrieben, an einem Tag wieder, heute habe ich wieder 6 Mann verloren. Ja, Zug, der 30 Mann hat. Ne? Und es war also ganz, ganz harte Kämpfe. Und ich bin dann die Panzergruppe Popov des Russen hat einen tiefen Einbruch bei uns gemacht auf Krasnoarmatskaja zu und wir bekamen die Division bekam den Befehl, diesen Einbruch zu stoppen und die Panzergruppe Popov zu vernichten. Das haben wir geschafft. Aber ich bin am Bahnhof von Krasnoarmatskaja wieder verwundet worden. Ja. Das war also Pech, aber wie gesagt, verwundet, kam dann in ein Lazarett nach Dnjepropetrovsk, ja. Und habe dann dort gelegen und bin behandelt worden, waren sehr gute Ärzte, aber es waren mehr Machtärzte. Ja. In Dnjepropetrovsk lagen norwegische Schwestern, die auch zur Waffen-SS gehörten. Ja. Und nachdem ich ausgeheilt war, war ich einen Tag oder zwei Tage mit diesen Schwestern zusammen. Und wir haben also sehr gut, es waren sehr brave Mädchen. Und am dritten Tag hat dann eine von diesen Mädchen gesagt, ob ich mit ihr ins Kino gehen wolle. Und da habe ich gesagt, ja gerne eigentlich. Ja, sagt sie, wollen wir in der Loge sitzen oder wollen wir einen Film sehen? Ich bin aber nicht mit ihr ins Kino. Ja, es war, so dumm ist man, ich bin nicht mit ihr ins Kino, sondern ich bin an die Front. Ja, ich habe also die nächste Gelegenheit benutzt, um... Ich wusste ja jetzt, wo die Division oder das Regiment liegt und bin wieder zurück an die Front gekommen und habe mich dann, und die Front, unser Regiment lag am Donetz damals in diesen Tagen, am Donetz in Stellung, in einer total ruhigen Stellung und es war also gar nichts los und der August Diekmann, der Regimentskommandeur, der hat dann die Regimentsmusik vorkommen lassen, hat Kaffee und Kuchen ausgegeben und hat eben uns Soldaten gut versorgt. Und da habe ich mich dann gemeldet. Ja, und dann hat der August Diekmann gesagt, Sie, ich brauche zurzeit einen Ordnanzoffizier, werden Sie mal bei mir Ordnanzoffizier. Dann bin ich also bei August Diekmann Ordnanzoffizier geworden. Und habe mit dem hervorragenden Kommandeur wir lagen als Einsatzreserve einzelne Einheiten, die vorne in Stellung lagen, besucht, um zu besprechen, wann was irgendwo passiert, wo wir dann eingesetzt werden können. Fritz? Ja. Wollen wir mal eine Pause machen, eine kurze 10 Minuten? Weil, ich weiß nicht, wollte dass wir eine Pause machen auf Toilette oder was weiß ich. Naja, aber ich denke schon mal. 10 Minuten Pause. Ja, ich denke. Ja. Ja. Also, okay. Geht so. Einmal frei. Du musst mir bloß mal sagen, willst du dich lieber gemütlich aufsetzen? Einigermaßen frisch machen können und einigermaßen Menschen aus uns machen. Aus den Soldaten wurde plötzlich Menschen. Ja. Es ist es so, also so, es gibt Zufälle, die gibt es gar nicht. Neben dem Quartier und den Zimmern im Freihaus gab es noch nebenan ein Salettl. Das ist so neben Dinges, ja. In dem Salettl standen drei Betten, die sind oft von Wanderern, die da im Gebirge wandern wollten, benutzt worden, ja. Und genau die drei Betten haben uns gepasst, ne? Ja. Dann haben wir der Frau Hagen unsere Probleme erzählt, was also mit uns sei. Und mein linkes Bein war inzwischen dick angeschwollen. Ach, sagt sie, gleich unten, 200 Meter weiter unten, wohnt ein Arzt, der ist gerade aus Gefangenschaft zurückgekommen und fängt wieder an zu praktizieren, den hole ich mal rauf. Also der kam rauf, hat meine Wunde gesehen, hat sie behandelt und dann habe ich gefragt, Doktor, wir haben noch ein Problem. Ja, sagt er, was denn? Sagt er, wir müssten unsere Tätowierung raus haben. Ne? Ja. Die haben uns ja, die Amerikaner, 2 Jahre lang noch gesucht, Hemd aus Oberarm, linken Arm hoch, Tätowierung, wer tätowiert war, den Verbrechern angehört. Ne? Gut. Also der hat auch unsere Tätowierung wunderbar herausoperiert und wir waren glücklich. Ja. Es durften wir da ein paar Tage bleiben und haben uns, die Frau Hagen hat uns pflichtgemäß unten bei der Gemeinde angemeldet, ja, als Gäste. Ja. Und eines Tages, wenige Tage später, mir ging es schon wieder viel besser, stand unten an der Gemeinde ein Anschlag. Alle Männer, die jetzt nach dem Kriege nach Bad Wiese zugezogen sind, haben sich im Rathaus zu melden. Ja, ja, und haben ihren Entlassungsschein, entweder Russisch, Französisch, Deutsch oder Englisch, vorzuweisen. Aber wir haben ja doch keine Entlassungsscheine gehabt. Ne? Ja, was soll man machen? Aber ich habe noch einen Stempel gehabt, Ortskommandantur Ellwangen. Und das war schon was wert, das war ein Stempel. Ne? Bin ich also mit meinem Theo, haben wir uns hingesetzt und haben studiert, wie könnte denn so ein Entlassungsschein ausgesehen haben. Ja, haben wir halt was erfunden. Haben also oben drüber geschrieben, die Frau Hagen hat ja Maschine und Papier gehabt. Wegen Unleserlichkeit des Originals wurde diese Abschrift angefertigt. Entlassungsschein. Ich bin also dann Oberleutnant der Luftwaffe geworden, ja, auf dem Entlassungsschein und mein Theo auch, irgend so was Ähnliches. Und wir haben ja Verwundungen nachzuweisen. Nicht? Der Oberleutnant der Luftwaffe, Fritz Hahl, ist am 10. Oktober 1944 aus der Wehrmacht entlassen worden und zum Arbeitseinsatz nach Chemnitz befohlen. Chemnitz. Ja. Das hat mich der Berthold gefragt, warum ich auf Chemnitz gehe. Aber ich sagte also deshalb, weil Chemnitz in der sowjetischen Zone lag und da war es wahrscheinlich schwieriger, Erkundigungen einzuziehen. Dasselbe haben wir mit Theo geschrieben, dann haben wir das Papier auf alt gemacht, getrimmt, haben uns fotografieren lassen, gab schon Fotografen unten, Passbild in Zivil, ja, draufgeklebt, Ortskommandant Ellwangen, 5 Stempel drauf und drunter Ehrenpreis Ortskommandant von Ellwangen. Jetzt haben wir unsere Papiere gehabt. Entlassungspapiere, richtige, elegante Entlassungspapiere. Ja, damit sind wir zur Gemeinde. Ja, wunderbar. Und da haben uns die Gemeinde, hat uns sofort eine Kennkarte ausgestellt. Das ist dann zum, die Amerikaner haben ihre Dienststelle in Miesbach gehabt, ist dort dann hingegangen, ist dort gestempelt worden von Amerikanern und wir waren plötzlich entlassene Soldaten der Wehrmacht, der Luftwaffe. Ja. Jetzt ging es weiter. Jetzt mussten wir uns wieder, musste ich mich wieder, der Theo Eiling hat eine Arbeitserlaubnis im Freihaus gehabt und ich musste mich wieder unten melden zum Arbeitseinsatz. Habe mich also wieder gemeldet als Oberleutnant der Luftwaffe, bekam 10 Mann zugeteilt und 2 Trecker von den Amerikanern und wir mussten sämtliche Luftwaffen Reservelazarette, die dort der gute Hermann für seine braven Flieger hat einrichten lassen, der ist immer in die Schützen gegengegangen, ja, mussten wir ausräumen und den Amerikanern als Beute auf dem Schulhof übergeben. Das war also meine Aufgabe. Ich habe also da angefangen, die auszuräumen und das ging also von morgens 8 bis abends um 5. Wenn die 5 die Amerikaner heimgegangen sind, ja, habe ich eine Wolldecke genommen und ein paar Dingens und die Frauen haben ja damals aus diesen Überzügen Dirndl geschneidert, es gab ja seit dem Krieg nichts mehr im Lande. Und da habe ich mit meiner Frau immer wieder was gebracht, jeden Tag habe ich ihr was gebracht und ich war natürlich auch froh, ich konnte das alles gut gebrauchen. Eines Tages packte mich wieder irgendwo ein Rappel, das soll ja, soll's ja gehen. Mitten in Bad Wiessee gab es ein Tanzlokal, das hieß Königslinde. Ja, war also davor eine wunderschöne, große Linde und nach dieser Linde hieß das Lokal. In diesem Lokal war jedes Wochenende, Samstag, Sonntag, auch sonst irgendwann, war Tanz. Und die jungen Menschen, wie wir alle, hatten Lust mal wieder zu tanzen. Das war ja während des Krieges, haben wir woanders getanzt. Und dann habe ich eines Tages mich entschlossen, von meinem schönen Freihaus runter zum Tanzen zu gehen. Ja. Nach dem dritten Tango, ging ganz gut schon wieder mit meinem Fuß, rissen 2 amerikanische Militärpolizisten die Tür weit auf, ja, mit vorgehobener Maschinenpistole, alle Männer, Hemden aus auf die Tanzfläche, liegen Arm hoch. Ich habe da zwar blutrolle Narbe gehabt, aber ich habe genau gewusst, die Narbe, das können die Amerikaner schon, ja, das hatte nichts zu bedeuten. Habe ich wieder gesagt, du blöder Hund, jetzt musst du zum Tanzen gehen, wo es da oben im Freihaus so schön ist. Ja. Ja. Aber ich habe wieder nicht aufgegeben, habe mich dann, es war ja voll besetzt, ein ziemlicher Tumult da drin. Und dann habe ich mich langsam die Wand entlang gedrückt Richtung Klo. Bin auch ins Klo gekommen, die Außentür war auf. Die Innentür war versperrt. Habe ich dran gerüttelt und gesagt, mach auf, mir pressiert's. Dann hat er aufgemacht und war genauso blass wie ich. Sagt er, du auch? Sag ich, ja, ich auch. Jetzt haben wir also oben auf 2 Meter Höhe war so ein kleines Loch, ein Fenster, also wohl zur Entlüftung. Mehr war nicht drin, also kein großes Fenster. Jetzt habe ich also ihn erst hochgehievt und er kam dann mit dem Kopf voraus runtergesprungen und ich hinterher. Nicht? Und dann hat der Amerikaner, der uns den Rücken zugestellt hat, uns nicht gehört und nicht gesehen, weil es ja dunkel war und Nacht und da drinnen direkt der Lärm. Und dann sind wir über die Wiesen von Bad Wiessee, sind wir heim. Und dann habe ich also gesagt, jetzt, Freunde, jetzt ist Schluss, jetzt haue ich hier ab. Ja. Und dann wollte ich Das heißt, ich bin dann am nächsten Tag zur Militärregierung nach Miesbach geradelt mit einem alten Radl von der Frau Hagen. Ich wollte jetzt eine Genehmigung der Amerikaner haben, um nach Hause reisen zu dürfen. Ja. Wie ich da ankam, war es 11:55 und die Dienststelle hatte Mittagspause bis 2 Uhr. Naja, gut, sag ich, warte bis 2 Uhr, wir haben ja Zeit gehabt. Und daneben, neben dieser Militärregierung, war ein Lokal. Da war Mittagszeit und ich bin in das Lokal rein und da gab es ja, damals musste ja für jede Speise und für alles, was man brauchte, musste ja Lebensmittelkarten hergegeben werden, aber ich habe keine gehabt. Und da gab es aber in jedem Lokal so eine Art Stand. Wir waren in Krasnamaskoje stehen geblieben, auf dem Bahnhof von Krasnamaskoje, wo wir die freundlichen Ivans eine Granatwerferverwundung in meinem rechten Oberschenkel verpasst haben. Ja. Ich bin zurückgekommen ins Lazarett, bin dort behandelt worden, und zwar in Dnipropetrovsk. Und war dann, ich glaube, das habe ich schon erzählt, mit diesen norwegischen Schwestern zusammen. Ja. Von dort aus hat sie mich aber nicht gehalten. Ich musste also wieder vor. Und habe mich dann bei meinem Bataillonskommandeur Walter Schmidt gemeldet mit der Frage, was nun mit mir geschieht. Der Walter Schmidt hat mich dann mangels eines anderen zu seinem Bataillonsadjutanten gemacht und ich war dann etwa 6 Wochen Bataillonsadjutant, bis der echte Adjutant wieder zurückkam. Das war mein damaliger Rekrutenspieß, der inzwischen Führer geworden war, der Herbert Greiner. Von dort aus bin ich wieder versetzt worden als Ordnungsoffizier zu August Diekmann. Über August Diekmann muss ich noch einiges sagen. August Diekmann war Obersturmbannführer, kam von Germania, ich habe das schon erzählt, glaube ich, hat schon in der Mio-Stellung mit gezogener Plempe gegen die Russen gekämpft und war ein bis zur Selbstaufgabe tapfer Mann, mitunter so tapfer, dass man das eigentlich schon als Selbstmord hätte bezeichnen können. So ist er auch gefallen. Ich bin also bei ihm Ordnanzoffizier geworden und ich weiß also noch, wir sind an einem Flüsschen gelegen. Die beiden Bataillone haben sich abgesetzt durch den Wald, sind schon von links und rechts von Russen beschossen worden, über eine Brücke drüber und nach rückwärts in die vorbereiteten Quartiere gefahren oder Stellungen gefahren. August Diekmann stand an diesem Fluss im hellen Mondenlicht in seinem großen Kübel aufrecht stehend, ja, und wartete auf die Russen. Ja. Er wollte erstmal die Russen sehen. Bevor August Diekmann ging, wollte er die Russen sehen. Inzwischen hatten unten die Pioniere die Brücke gesprengt, die da über den kleinen Fluss ging. Und August Diekmann stand. Ja. Ich war dann als Ordnungsoffizier beim Regiment, muss ja man nicht unbedingt eine Maschinenpistole haben. Aber ich bin dann doch vorsichtshalber zu meinem Jeep hin und zu meinem Schwimmer hin und habe meine Maschinenpistole rausgeholt, für alle Fälle. Und August stand. August war ein sturer Westfale, ja. Nein, von oben, von Nordschleswig war er. Ja. Irgendwann hat er dann doch, ist er müde geworden, ja. Und August ist dann zurück, er hat einen Befehlsomnibus gehabt, ja. In dem Befehlsomnibus hat er sich schlafen gelegt und mich als jungen Ordnungsoffizier ans Telefon gesetzt und ich habe dann, ich glaube, 5 Panzer umdirigiert und ich habe also die, das ganze Regiment geführt als 21-Jähriger unterstorben. Und der August schlief, hat er immer so mindestens entweder einen Cognac dabei gehabt, eine Cognacflasche oder Sekt oder irgendwas. Also er brauchte immer was zu trinken. War aber nie blau, nie. Gut, ich weiß also, dass der August nicht geschlafen hat. Er hat mal gedacht, lass mal den Jungen machen, der wird das schon richtig machen. Und ich habe es auch richtig gemacht. Am nächsten Tag ging das Gefecht weiter. Ist also alles gut gegangen. Wir haben einige Gefechte gehabt. Das waren dann die Kämpfe unseres Regiments zwischen Charkow und dem Dnieper. Ja. Das war dann Anfang August 1943. Das Regiment lag wieder in schweren Abwehrkämpfen und da fiel der Chef der 6. Kompanie Westland aus, der ist in einem Korn- oder Weizenfeld oder Dingsblumenfeld, ist der vermisst worden. Und ich bekam am 15. August 1943 den Befehl, die 6. Kompanie Westland zu übernehmen. Die habe ich dann geführt bis zu meiner 7. Verwundung am 12. Oktober 1944, also eine ganze Zeit. In der Zeit habe ich meine Kompanie auch wie üblich bis auf wenige Mal ein paar Mal verloren. Jetzt sind wir dann am Dnieper gelandet und sollten über den Dnieper, der da ja 1 Kilometer breit war, etwa hinübertransportiert werden, beziehungsweise hinübergeführt oder fahren. Ja. Es gab aber ganz wenige Brücken, sodass es vor den einzelnen Brücken riesige Staus gab. Es wäre an sich für die sowjetische Luftwaffe ein leichtes gewesen, da uns verheerende Verluste zuzufügen, aber die waren offenbar, haben sie das nicht gemerkt, Gott sei Dank, zu unseren Gunsten. Endlich waren wir drüben über dem Dnieper. Waren wir in der glücklichen Lage, das heißt, man hat uns von oberster Stelle gesagt, also am Dnieper ist Schluss mit Rückzug, wir werden uns hier feste Stellungen bauen, beziehungsweise die sollten schon vorbereitet sein, angeblich. Ja. Und wir sind also da hingekommen und haben unseren Bataillonsabschnitt, unseren Kompanieabschnitt besichtigt, da war überhaupt nichts von Stellungen, ja. Und da waren ein paar Pflocks drin, wo ein MG hinkommen sollte, aber die waren auch so schlecht gesteckt, dass wir viel besser wussten, wo unsere MGs zur Abwehr hätten hingestellt werden sollen. Und wir wussten also frohen Mutes, hier ist unsere Winterstellung, jetzt werden wir mächtige Bunker bauen und uns da festmachen und werden den Winter überleben und im nächsten Frühjahr gehen wir wieder nach vorne. Ja, wir waren ja immer sehr optimistisch und es hat sich auch, ja, gut gewarnt halt. Wir haben nie aufgegeben. Es war Ende September, Anfang Oktober, bekamen wir plötzlich den Befehl, die Stellungen an unsere Trosse zu übergeben, um die Männer unserer Trosse zu übergeben, das heißt die Schuster und Schneider und Küche und was alles hinten versorgte, dass wir versorgt waren vorne. Der Russe ist weiter südlich, hat einen Brückenkopf gebildet über den Dnieper schon, was wir ja vermeiden wollten, und das Regiment muss diesen Brückenkopf unter allen Umständen beseitigen. Gut. Das war also typische Dnieper-Vegetation, viel Sand, dazwischen so Kusselgelände, aber kein richtiger Wald, sondern so ein richtiges Ufergebüsch, in dem sich die Russen jetzt festgesetzt hatten. Ich habe zum ersten Mal mit meiner Kompanie so um den 3., 4. Oktober angegriffen, bin auch gut über die Fläche gekommen, habe auch einen Einbruch erzielt und bin durchgestoßen bis zu meinem Angriffsziel. Ich war aber die einzige Kompanie, die durchgekommen ist, ja, und bekam dann mit Funk den Befehl, mich wieder auf die Ausgangsstellung abzusetzen. Zurück über die Pläne waren wir bereits von russischen MGs erreicht und habe also die ersten Verluste gehabt, wie wir wieder die Ausgangsstellung bezogen. Am nächsten Tag, wir müssen wieder angreifen, der Brückenkopf muss weg. Ja. Wieder über die Pläne auf dem halben Weg bekam ich in meinen Kommunitrupp einen Volltreffer, einen Granatenvolltreffer. Meinem Kommunitruppführer hat es ein Bein abgerissen, mein Melder hat den Kopf verletzt, tödlich, und mir hat es nur den Steilhelm da oben aufgerissen. Ja. Mit dem Rest bin ich wieder durchgestoßen, ja. Ich war der Einzige, der durchkam, wieder zurück in die Ausgangsstellung. Ja. Inzwischen hat das erste Bataillon unten, südlich von mir, ebenfalls den Befehl bekommen anzugreifen, und die sind durchgekommen, aber auch nur halbherzig, haben da sogar noch irgendwie eine Pack oder was erobert, und der Kompanieführer der zweiten, der Schepper, hat dafür das Ritterkreuz gekriegt. Ja, das ist auch wieder ein Sonderthema, will ich nicht drauf eingehen. Wieder kam, ich muss also dazu sagen, der Divisionskommandeur war Gille, und Gille war ein Adlerist, und der gute August Diekmann, ein hochdekorierter Soldat, schon mit Eichenlaub, ja, stand sich mit dem Gille ständig im Konflikt, weil er ja als Infanterist viel besser zu beurteilen oder beurteilen konnte, wie die Geschichte läuft. Der Brückenkopf muss weg von den Russen. Also, inzwischen waren die Kommunien zusammengeschrumpft. Ich bin damals, wie wir zum ersten Mal antraten, ich glaube mit etwa 80 Mann angetreten. Das wurden dann pro Angriff immer etwa 20 Mann weniger. Ja. Ich muss also noch dazu sagen, der Chef der dritten Kompanie, das war der Obersturmführer Herbert Kreiner, der mein Rekrutenspieß war, ist dort gefallen. Die Verluste haben sich also multipliziert. Und als wieder ein neuer Angriffsbefehl von der Division kam, der Brückenkopf muss weg, hat mein August Diekmann gesagt, wenn hier die letzten Männer meines Regiments vor die Hunde gehen, dann ich vorneweg. Hat er seine beste Uniform angezogen, seine Schirmmütze aufgesetzt, Knotenstock in die linke, Pistole in die rechte, Regiment auf Marsch. Ich bin neben ihm marschiert, ja, und wir haben wieder angegriffen und sind wieder in den Wald hereingekommen. Nach etwa 40 Metern bekam August Diekmann einen Kopfschuss, tot. Ich kam einen Oberschenkeldurchschuss, warum weiß ich nicht. Ich bekam ihn eben. Dieser letzte Angriff ist auch versandet, und dann war meine Kompanie noch dreimal stark von 80, die wir angetreten sind. So schwierig waren damals die Verhältnisse. Ja, wir haben also den August Diekmann unter militärischen Ehren beigesetzt. Gibt es auch ein schönes Bild in meinem Buch noch. Und jetzt haben wir wieder keinen Regimentskommandeur mehr. Ja. Und der Brückenkopf ist stehen geblieben. Ja. Jetzt plötzlich war Ruhe. Wir lagen also jetzt am Dnieper noch, vor uns nichts mehr. Der Russe hat Ruhe gegeben, die waren auch abgekämpft. Ja. Und jetzt haben wir uns erstmal ein paar ruhige Tage gemacht. Ja. Inzwischen haben wir noch die Stellungen ein bisschen ausgebaut. Ja. Und beiderseits war erst einmal Verschnaufpause bis zum nächsten Einsatz. Der kam dann, ja, war es also über Weihnachten, war es ganz, ganz ruhig. Ich habe also an Weihnachten mit meiner Kompanie, ich habe wieder einen Nachersatz bekommen. Ich habe wieder so 40, 50 Mann gehabt. Ja, aber es war auch schwierig. Der Nachersatz ist immer jünger geworden, immer weniger ausgebildet. Wir haben also jede Minute, die wir in Ruhe lagen, benutzt, um die Männer auszubilden und feldtauglich zu machen. Und es war also schon schwierig mit diesen Jungen. Es fehlte also die ganze alte Garde, die ist einfach weggeschossen worden, die braven Zugführer, Gruppenführer, die Obergefreiten, das Rückgrat der Truppe waren einfach weggefallen, verwundet, weg. Ja, es kam also Weihnachten und Weihnachten lagen wir dann in Quartieren beim Lief, ja, nicht mehr in Stellung, und haben ordentlich feiern können. Zufällig kam auch Post dann und wir haben also gute Getränke gehabt und wir waren alle, wie immer erstaunlicherweise, guter Stimmung. So alle 14 Tage mal in Ruhe hat schon Wunder gewirkt. So um den 2., 3., 4. Januar herum hat sich südlich von uns wieder die sowjetische Armee gemeldet. Ja, es wurden wieder Artilleriefeuerüberfälle, haben wir erlebt, haben selbst auch geschossen und russische Spähtrupps und Stoßtrupps haben vorgefühlt und so weiter. Ja. Und wir wussten also, jetzt geht es dann wieder los. Ich will das jetzt ganz kurz machen. Am 28. Januar feierte mein Bataillonskommandeur Walter Schmidt seinen Geburtstag, glaube ich, ja, Jahrgang 17. Könnt ihr auch rechnen. 24 Jahre alt. Oder 26. Und Kommandeur war also hatte immer einen sehr gastfreundlichen Gefechtsstand. Er hat also alle Freunde, Kommandeure und so weiter eingeladen und es wurde ordentlich gebechert. Das war ja das, was wir grundsätzlich immer dabei hatten. Schnaps gab es genug. Ja, aber im Einsatz muss ich auch sagen, im Einsatz haben wir keinen Schnaps getrunken. Wurde jetzt mal wieder behauptet, aber das stimmt nicht. Ja, wir waren im Einsatz grundsätzlich nüchtern, sonst hätten wir nicht überstanden. Ja, und da feierten wir Geburtstag und inzwischen war mein Regimentskommandeur der Marcel, der kam eigentlich ursprünglich von der Marine. Und warum der zu uns gekommen ist, weiß kein Mensch. Auf jeden Fall war er mein neuer Regimentskommandeur. Der hat noch einen weiteren Schwarm dabei, den Hans Drechsel. Auch Hauptsturmführer damals, so ein Kommandochef. Und der hat noch ein echt schwäbisches Gericht, Kalbsbraten mit Spätzle gemacht. Ja. Wir haben nicht schlecht gelebt damals. Ja, dann kam Anruf von Marcel. Ja. Wir sind eingeschlossen. Eingeschlossen. Eingeschlossen. Sofort kam natürlich das Jahr vor zurück, Stalingrad. Aber wir waren einfach guten Mutes. Wir haben gesagt, wir lassen uns nicht, wir brechen da wieder aus, wenn wir eingeschlossen sind, was soll's. Naja, also wir sind in Stellung gegangen und das war dann der berühmt-berüchtigte Kessel von Tscherkassy, der eigentlich hätte heißen müssen Kessel von Korsun. Ja, ich hatte dann meine ersten Gefechte wieder und es war so, dass wir diesen großen Kessel, den haben wir dann, das hat sich so abgespielt, tagsüber haben wir die Stellungen gehalten und nachts sind wir zu Fuß 15, 20 Kilometer zurückmarschiert, in der Früh neue Stellung bezogen, ja, darauf geachtet, dass die Linie hielt, dass nicht irgendwo ein Einbruch stattfand und so weiter. Und das ist uns auch gelungen. Wir haben das also immer ganz gut geschafft. Ja. Und der Kessel wurde dann immer enger und immer enger, immer enger. Denn die Ausfälle waren natürlich auch groß. Und das ging dann eigentlich den ganzen Januar, also den ganzen Februar bis zum 16. Februar des Jahres 44. Am 16. Februar 44 kam der erlösende Befehl, ihr dürft ausbrechen. Ja, obwohl Hitler ja normalerweise ausbrechen war ja stur darauf bedacht, Ortschaften und Stellungen zu halten. Ja. Aber wir haben die Genehmigung bekommen, auszubrechen. Und haben uns dann beim Regimentskommandeur gemeldet. Ja. Die Kommandeeführer, ich war noch der einzige Kommandeeführer im Offiziersrang. Und da hat er uns dann eröffnet, wir dürfen in der Nacht vom 17. zum 18. Februar ausbrechen. Ja. Befehl, es wird in drei Stoßgruppen ausgebrochen, im Norden eine Wehrmachtseinheit, in der Mitte eine Wehrmachtseinheit und im Süden die Division Wiking. Die Spitze sollte führen der Heine Debus, der damals Kommandeur der Aufklärungsabteilung war. Das Regiment folgte in die zweite Welle, habe ich die Spitzenkommandie der zweiten Welle geführt. Ja, und wir waren also guten Mutes. 17. Februar 1944. Ausgebrochen wurde mit entladenen Gewehren, nur mit blanker Waffe, um den Russen nicht vorzeitig vor diesem Ausbruch zu warnen. Die hatten also schon der Stalin hatte schon getönt, es sind also 80.000 Soldaten eingeschlossen, wir waren aber nur 54.000, die Russen haben sehr gerne übertrieben und die sind so gut wie gefangen. Ja, wir haben nach Stalingrad die zweite große Kesselschlacht gewonnen, ja, aber nicht mit uns. Wir wurden dann umgruppiert, ich kam aus der Stellung raus und wir haben uns dann in der Nacht zum 17. Februar zum Angriff bereitgestellt. Ja. Vom 16.17. haben wir uns gesammelt in Chandarovka, das war der südlichste Punkt, und sind dann vorgeführt in den Bereitstellungsraum und haben am 17. Februar um 11 Uhr nachts mit blanker Waffe angegriffen. Ja. Die ersten Stellungen der Russen haben wir restlos überrannt. Und dann kam eine zweite große Stellung der Russen. Und auf die sind wir los mit einem fürchterlichen Hurra und alles vergessen. Das sind 2000 Mann mit Wehrmachtsleuten, 2000 Mann auf die Russen losgegangen, haben Schritt Hurra geschrien und die haben Fersengeld gegeben und nicht mehr geschossen. Ja. Und ich gedacht, das geht eigentlich recht gut. Ja. Dann bin ich nochmal mit meiner Kompanie, einer etwa gleich starken russischen Einheit begegnet, gell? Und die haben mir zugewogen, ich soll mich ergeben, ja, nicht? Und dann habe ich, unsere Antwort war Angriff, wir haben dann auch diese Hürde siegreich, Gott sei Dank, überwunden. Jetzt war also der Ring an sich gesprengt. Und jetzt kamen wir an einen mittelmäßig, etwa einen reißenden kleinen Fluss, der war etwa so breit wie hier das Zimmer. Ja. Keine Brücke, kein Steg, kein Weg. Oben auf der Höhe standen 5 T-34 und haben uns unten mit Granaten beschossen. Es war so eine ziemlich prekäre Situation. Inzwischen waren die 54.000 waren aufgelaufen, weil wir ja gekämpft haben und die hinteren die haben die hinteren Teile, die Nachschubeinheiten und so weiter, haben nachgedrängt und es kam, war überhaupt keine einwandfreie Führung mehr möglich. Gell? Und das Problem war außerdem noch, dass die Sanitätsabteilung, die Verwundeten, die da in Lisianka lagen, die haben sie zum Teil mitgenommen, ja. Und die wurden aber von nachfolgenden T-34 alle fürchterlich in den Boden gewalzt, von denen ist keiner rausgekommen. Und dann standen wir also am Milo-Tilgic, so hieß dieser schöne Fluss, ja. Und inzwischen war von der Leibstandarte, von der ersten Kompanie, Panzerkompanie der Leibstandarte, war uns entgegengestoßen worden, aber die sind auch dank einer heftigen Schlammperiode nicht so ohne weiteres rangekommen. Sie sind also etwa 8 Kilometer vor dem Kesselrand stehen geblieben und kamen nicht weiter. Wir mussten uns also selbst helfen. Und ich stand also an dem Fluss, habe da reingeschaut, habe eine Minute nicht einmal überlegt, ja, Maschinenpistole im Hals, Hut auf, Kopfsprung rein durchschwimmen. Ne? Das andere Ufer war ziemlich steil, aber ich habe das geschafft. Und das sind also in diesem reißenden Nürnberg-Tilgic sind da mindestens 2.000, 3.000 Mann umgekommen. Ersoffen, mitgestüllt worden. Pferd, einer wollte mit dem Pferd rüber, das Pferd ist auch weggekommen, ja. Ja, und dann habe ich diese Prozedur mit dem schönen winterlichen Schwimmvergnügen überstanden und bin drüben auf der anderen Seite hochgekommen und neben mir war noch ein Obersturmführer der Germania. Leider habe ich seinen Namen dann nicht mehr. Und gemeinsam haben wir zwei dann den Weg fortgesetzt. Es ging noch eine steile Anhöhe hoch, die lag auch unter russischem Artilleriefeuer. Ja, und da erlebte ich noch, wie unser Kerschenstein, das war unser technischer Führer für die Kraftfahrzeuge verantwortlich, der hat sich selbst erschossen. Die haben also von Einsatz keine Ahnung gehabt, der hat so wenig Nerven gehabt, dass er sich erschossen hat. Nicht? Haben wir uns alle vorgenommen, wir gehen nicht in Gefangenschaft. Ja, und dann sind wir also auf den Panzer zumarschiert, es war ein Tiger, der LAH. Und der Kommandant stand im Turm und hat uns zugeregelt. Und da fragten wir, sind wir durch? Sagte er, ihr seid durch. Und dann sind wir uns natürlich in die Hände gefallen, in die Arme gefallen, wir zwei. Ich habe meine Maschinenpistole mal leer geschossen. In meiner 08, die ich an der Seite hatte, hatte ich nur 3 Schuss Munition und eine Eierhandgranate in der Tasche. So sind wir dann rausgekommen. Das war also Tscherkassy. Wird heute noch ab und zu, gibt es noch ein Tscherkassy-Treffen, aber es ist nicht mehr so interessant. Jetzt ging es also darum, was geschieht. An jedem Ort, ich muss also dazu sagen, wir sind dann marschiert, die Uniform vor innerhalb von 3 Minuten fest, wird ja mindestens 5 Grad minus. Nicht? Ja, und es wurde immer schwerer, das Marschieren. Ja. Dann kamen wir an die ersten Häuser in Lisianka, so hieß dieses nette Ortschaft, hinter dem Panzer. Und bin ich erst einmal in eine Hütte hinein und habe mich aufgetaut. Ja, da haben mir noch irgendjemand meine Pilzreste, meine Nase gestohlen, wie ich geschlafen habe. Wir waren ja übermüdet, wir haben ja die 24 Stunden nicht geschlafen, waren in strengem Einsatz. Naja, die habe ich auch verkraftet, die Dings. Und dann ging es weiter. Und dann war in jedem größeren Ort, den wir zu Fuß passierten, ja, waren Meldestellen eingerichtet. Nebenbei haben aber, zum Glück war es diesig und nebelig, haben schon T-34, also russische Panzer, sind schon in der Gegend rumgekurft, um die ausgebrochen sind, noch zu vernichten. Ist ihnen aber nicht gelungen. Dann las man jedes Mal, ach, der ist rausgekommen, mein Kommandeur Walter Schmidt stand da, der ist rausgekommen, wunderbar. Ja. Und so haben wir uns dann durchgeschlängelt, bis etwa 50 Kilometer, immer zu Fuß, ja, bis zur nächsten Bahnstation. Und in dieser Bahnstation hat sich dann das Bataillon gesammelt und das Regiment. Und da ging das ganze Regiment dann noch in einen Waggon rein. Das war also alles, was noch übrig blieb. Und dann sind wir mit dem Bahntransport Richtung, da hieß es also, wir werden jetzt aufgefrischt, wir kommen heim ins Reich, wir kommen nach Deutschland, auf einen Truppübungsplatz, wir werden aufgefrischt. Es gab also für uns nur einen Gedanken, einen Wunsch, ja, einmal Urlaub. Wir haben, die meisten von uns haben 14, 16, 18 Monate keinen Urlaub gehabt. Dann sind wir erst in Lublin angekommen. In Lublin war erst einmal große Pause. Ja, der Bahntransport stand in Lublin am Bahnhof. Und in Lublin gab es schon eine deutsche Frauenschaft und es gab also schon ein deutsches Haus, ein von Deutschen geführtes Haus. Ja, und die Frauenschaft, die stand am Bahnhof und hatte große Transparente aufgestellt. Herzlich willkommen, ihr Camper von Cherkasy. Ja, wir waren natürlich stolz. Dann sagte mein Kommandeur, ob es hier auch irgendwo ein Lokal gäbe. Ja, da in der Stadt, etwa 20 Minuten von hier, ist ein deutsches Lokal, das heißt das deutsche Haus von einem Deutschen geführt, da gibt es gutes Essen und Trinken. Ja, wir waren ja so glücklich, dass wir raus waren. Ja. Ich hab also nur meine Mütze aufgehabt, kein Koppel um und nichts, und mein Kommandeur auch nicht. Und so sind wir, und unser Bataillonsarzt war auch noch dabei, so sind wir also marschiert und ins deutsche Haus gekommen. Im deutschen Haus haben die uns auch wieder herrlich empfangen, ihr Kämpfer von Cherkasy, und schönes zu essen gegeben und so weiter. Plötzlich gingen da zwei hübsche Mädchen vorbei. Und ich sagte zu meinem, ich bin sofort aufgestanden, habe gefragt, ob die Mädchen nicht so nett wären, sich zu uns an den Tisch zu setzen. Ja, das machen wir. Das haben sie also gleich hergesetzt. Wir haben ein sehr nettes Gespräch geführt, alle miteinander. Und da sagte die Gisela, so hieß die eine, sag mal, hier ist es so unpersönlich. Willst du nicht zu mir nach Hause kommen? Die waren im Generalgouverneur, waren die Fernschreiberinnen, ja. Wir haben eine schöne Wohnung und ihre Freundin auch. Und dann sind wir, der Adjutant und ich, sind natürlich mit der Gisela nach Hause, ja. Ohne Koppel, ohne alles, ja. Auf der Straße patrouillierten deutsche Soldaten mit Stahlhelm umgehängt und Gewehr, wie gefährlich, weil es muss ja eine gefährliche Stadt gewesen sein, nicht wahr? Ja. Gut. Wir haben also bei Gisela, die hat uns erst einmal ein Bad eingelassen. Wir waren ja ziemlich heruntergekommen und ich habe also dann bei Gisela haben wir schön getrunken und etwas gegessen und dann sind wir ins Bett gegangen. Es war alles wunderbar. In der Früh, so gegen 8 Uhr, hat es Frühstück gegeben und habe gesagt, du Gisela, ich müsste mich eigentlich mal wieder mal um meinen Transport kümmern. Der steht bestimmt noch da, sage ich, Gisela. Da gab es damals in Dublin diese Fiaker, das waren also so kleine Pferdefahrzeuge, mit denen man so ähnlich wie ein Taxi fahren konnte. Hat sie einen Fiaker besorgt und mich dann eigentlich selbst mitgefahren. Und ich bin am Bahnhof angekommen, kein Transport mehr da. Transport ist weg. Oh, schön. Ja, was soll man da machen, ne? Jetzt habe ich zum Glück, ist da noch von unserer Sanitätsabteilung ein Transport gestanden mit Männern und da kannte ich wieder einen Sanitätsoffizier von uns. Da habe ich ihm gesagt, bitte gib mir erstmal deinen Koppel, damit ich wieder ein halber Mensch werde. Ohne Koppel ist man ja hat mir also einen Koppel gegeben. Dann sauste plötzlich unser Adjutant um die Ecke, dem ist genauso gegangen wie mir, der hat sich auch irgendwo festgefahren. Und Und jetzt waren wir plötzlich zu zweit. Zu zweit ist schon immer einfacher als ganz alleine. Ne? Da sind wir meistens den Bahnhofskommandanten gegangen, haben gefragt, wo der Transport hinging. Ja, der ging nach Kolben. Nach Kolben. Kolben ist so etwa von Lublin 60 Kilometer entfernt, wieder Richtung Osten. Dann haben wir uns in einen totalen Zivilzug mit lauter Zivilisten, polnischen Zivilisten gesetzt und sind nach Köln gefahren. Es waren keine Partisanen da, niemand war da, niemand wollte uns was von uns. Ja. Wir sind also ganz gut in Köln angekommen, Bussen da oben oder haben uns zur Kaserne durchgefragt. Und ich ging durchs Kasernentor mit dem Adjutanten und da kam mein Spieß, der Pfeffel. Sturmführer, wir hätten schon gedacht, sie seien von den Partisanen geschnappt worden. Ich sag doch, Kinder, so schnell geht es bei mir. Ja, also ich habe auf jeden Fall ihre Kuppel und ihre Pistole und das habe ich schon sichergestellt, das liegt da. Dann habe ich mich durchgefragt zum Regimentsgefechtsstand. Zwischendurch kam mir mein Spieß entgegen. Den habe ich gefragt, wie schaut es aus? Nein, ein anderer Funktionär frage ich. Ja, sagt er, es geht alles prima. Die Kompanien sind beim Entlausen und werden neu eingekleidet und kommen also in wunderschöne Quartiere in der Kaserne. Ist alles bestens, ja. Dann bin ich habe ich mich beim Regimentskommandeur gemeldet, den Marcel. Ja, mein lieber Hall, ist die Kompanie gut untergekommen? Haben Sie gute Quartiere? Ich sage, hervorragend, alles bestens, ja, wir sind in der. Die haben gerade wieder einen fröhlichen Umbruch gemacht und mein Bataillonskommandeur stand hinter dem Marcel und so. Aber mein Fahrer, der hat schon einen Stock höher ein Quartier für mich gemacht. Ja, und der hat also von mir den Auftrag bekommen, überall, wo wir ein festes Quartier haben, muss er sofort an die Wand schreiben, genieße dein Leben beständig, denn du bist länger tot als lebendig. Da war er gerade dabei, das zu pinseln. Ich habe mich dann so ein bisschen erfrischt und dann kam mein Kommandeur rauf. Sagt er. Der war immer mit mir per Du. Ich hatte einen Spitznamen im Regiment. Ich war der kleine König. Aber auf Russisch sagte man mir, ich sei der Malenki. Malenki heißt ja auf Russisch der Kleine. Ne? Den Spitznamen habe ich bis zum Schluss gehabt. Und sind also auch von meiner Kompanie Leute draußen geblieben, die nicht mehr in den Kessel reinkamen. Die haben gesagt, wenn einer durchkommt, dann ist es Malenki, der kleine König. Gut. Hat er gesagt, ja, hat ihm das sein müssen in Lublin? Sag ich, jawohl, hab schon gehört. War es denn schön? Sag ich, jawohl, hab schon gehört. Dann hat er die Hände vor, zwei Schnapsgläser in der Hand, eingeschenkt, Post Malenki. Dann waren wir wieder friedlich vereint, ja. Das war also dann in Kulm. In Kulm lag ein Reiterbataillon. Das war eine berittene Einheit, ein Bataillon, Polizeidienste geleistet haben hinter der Front, die haben alle möglichen Aufgaben gehabt. Und das Kulm lag ja etwa 60 Kilometer von Lublin entfernt und Lublin war ja für mich ein riesiger Anziehungspunkt. Ne? Wir bekamen dann neue Fahrzeuge, ja, und ich bekam einen Schwimmer. Die waren ganz neu. Und der Schwimmer war also mein Kompaniefahrzeug, mein Schifffahrzeug. Und mein Fahrer, der auch noch lebt, mit dem ich in Verbindung bin heute noch, mein Hans Schöppner, der war Fahrer und hat mir den neuen schönen Schwimmer vorgestellt. Ja. Dann habe ich gesagt, du Hans, ich muss jetzt eine Probefahrt mit dem Schwimmer machen, mit dir zusammen. Wir fahren jetzt nach Lublin. Jawohl, wir fahren nach Lublin. Es war aber diese Strecke zwischen Lublin und Köln durfte nur im Konvoi befahren werden, weil einige Tage zuvor der Kommandeur dieses Reiterbataillons dort mit seinem Fahrer und mit seinem Fahrzeug von Partisanen erschossen worden ist. Ja. Und da war dann eine Sperre, die aufgehalten hat, es durfte also keiner fahren. Ja. Alleine musste immer im Konvoi gefahren werden. Ja gut, ich sag, bin da hingekommen und ich war also ungeduldig und habe gesagt, na, ich fahre also dem Konvoi hinterher, wenn der fährt ja nicht so schnell, mein VW-Schwimmer ist ja schnell, ich habe den gleich. Ne. Dann bin ich mit 30 Stundenkilometer hinter dem Konvoi hergefahren, denn mein Fahrer durfte ja nicht mehr als 30 fahren, weil ja der Motor noch eingefahren werden musste. Ne. Ich habe also vorsichtig, vorsorglich wenigstens meine Maschinenpistole rausgeholt und dann bin ich also gut nach Lublin gekommen. Das war, Gisela hat gewartet, das war so schön. Ja. Gut, inzwischen haben wir neue Uniformen bekommen. Ich habe mir von einem polnischen Schneider super Scharfstiefel anfertigen lassen. Und wir von einem polnischen Schneider einen neuen hochschneidern lassen und es war also ganz, ganz prima. Ja. Und wir fingen wieder an auszubilden, wir haben wieder Nachersatz bekommen, immer wieder dasselbe. Ja. Und wir waren gerade 5 oder 6 Tage, Fahrzeuge haben wir noch keine gehabt. 5 oder 6 Tage waren wir gerade wieder in Kolm, in dieser schönen Kaserne, und haben auch mit unseren Polizeifreunden von den Polizeibataillon große Freundschaften geschossen. Mit einem war ich lange Jahre später noch, der war ein Zahnarzt aus Wiesbaden, noch wieder zusammen. Und Alarm. Bataillon sofort zum Bahnhof, ja, neuer Einsatz. Wir haben es nicht fassen können, nach Tscherkassy, nach diesen harten Dingen, ja, neuer Einsatz. Da habe ich zum ersten und einzigen Mal nach Hause geschrieben, dass ich es nicht mehr glaube, dass wir den Krieg gewinnen. Ja, aber dann 8 Tage, ich wollte ja meine Eltern nicht und meine Mutter nicht beunruhigen, da habe ich geschrieben, das sei also in einer sehr deprimierenden Stimmung, seit dieser Brief entstanden, sie solle den sofort vernichten. Jetzt sind wir im Norden, bis nördlich, haben Russen, ich komme gleich auf den Namen, haben Russen eine Einheit von Eisenbahnern und Nachschubseinheiten überfallen und eingeschlossen. Ja. Der Ort hieß Kowel, ja. Wir bekamen den Befehl, ja, Kowel zu entsetzen. Und damit seine Division Kowel entsetzt, ist der gute Herbert Gille, unser Divisionskommandeur, nach Kowel hineingeflogen, mitten unter die wenigen, die da noch die Stellung gehalten haben. Ja, und der hat also der Gille gesagt, wenn ich da drin bin, holt mich ja mein Westland raus. Ja, und wir waren ja zum Teil auch. Also gut, wir haben, wenn ich es nicht aufgeschrieben hätte, wüsste ich es nicht mehr so genau, aber wir haben tatsächlich 3 schwere Angriffe ohne eigene Verluste erfolgreich geführt und haben Kowel entsetzt, aber nicht wir alleine, sondern da war noch unser Panzerregiment dabei, und zwar der Hauptschulführer Nicolussi Leck. Er hieß Dienst, der dafür das Rote Kreuz kriegt. Ja, wir haben den Ring um Kogel gesprengt und sind wieder in die Stadt hinein und haben die Russen, die waren nicht mehr da. Ja. Jetzt waren wir in Kogel gelegen und das war dann am 20. April 1944, das weiß ich deshalb genauso, weil ich bis zum 20. April 1944 Obersturmführer geworden bin, kam meine Bevölkerung. Und in Kogel haben wir eigentlich nicht schlecht gelebt. Ja. Es gab zwar nicht sehr viel, aber mein Spieß hat sämtliche Befehle nicht befolgt, die es von oben herunter gab, und hat eine Kuh besorgt und die Kuh haben wir geschlachtet, oder hat er geschlachtet oder sein Metzger. Und dann gab es also herrliche Gerichte. Ja. Und der Bataillonsgefechtsstand, der hat gehungert, und dann habe ich also unseren Bataillonsgefechtsstand und unseren Kommandeur großzügig ein paar Stück Braten überreichen lassen. Wir haben also da wieder sehr gut gelebt und es war ganz prima. Und dann war auch dort zu der Zeit Ruhe. Und dann sind wir abgelöst worden. Irgendeine Wehrmachtseinheit hat uns abgelöst. Wir sind herausgezogen worden und kamen auf den Truppenübungsplatz de Bitscha, das ist bei Krakau. Ja. Wir bekamen auch dort wieder einen Nachersatz und wieder neue Uniformen und wir haben also Tag und Nacht ausgebildet und uns auf den nächsten Einsatz vorbereitet. Die jungen Soldaten, die mussten ja erstmal richtig rangenommen werden. Aber dort gab es auch ein wunderschönes Fronttheater. Ja. Fronttheater, war schön. Das waren also holländische junge Mädchen, die mit gläsernen Geigen ein Konzert gaben. Ja. Und das war natürlich toll. Ja. Da war eine wieder so hübsche dabei. Ja. Kurz und gut, wir haben also ausgebildet und. Ja, wir wussten ja, der nächste Einsatz kommt bestimmt. Ja, und wir sind dann, es war Juli, Juli 1944, da kam dann plötzlich Alarm. Kompanie wird, das Bataillon wird in Güterwagen verladen. Ja. Wir haben, das Regiment hat den Auftrag, eine Frontlücke bei Bialystok, die etwa 60 Kilometer breit ist, im fliegenden Einsatz zu stopfen und um den Feind aufzuhalten. War wieder eine schöne Aufgabe für uns. Ich bin also wieder mit der voll ausgerüsteten Kompanie ins Gefecht gegangen. Ja, mein erstes Gefecht hatte ich am 20. Juli, an dem berüchtigten 20. Juli 1944, Hitler-Attentat. Und wir haben tatsächlich den Feind zum Stehen gebracht, aber unter sehr, sehr, sehr großen Verlusten. Ich bin damals ins Gefecht gegangen, ich weiß, mit 80 oder 90 Männern und Unterführern. Am 13. August, also nach genau 23 Tagen, habe ich dann meine sechste Verwundung bekommen. Und zwar hat mir ein Sprenggeschoss eines T-34, vor dem ich weggelaufen bin, hat mir da in meinen linken Oberarm da einen Splitter reingesetzt. Ja. Aber das ging auch einigermaßen gut und ich bin dann zu unserem Stabsarzt, zu unserem Bataillonsarzt. Und der hat mir den dann rausoperiert und hat gesagt, sag mal, willst du nicht, wir kennen uns ja seit Jahren schon, willst du jetzt nicht einmal endlich aufhören? Ich gebe dir einen Überweisungsschein in der Lazarett, wegen dem gehe ich nicht ins Lazarett, meine Company wartet noch auf mich. Naja, und nein, das ist ja nicht wahr. An diesem 13. August Ja doch, bin ich wieder zurückgekommen, habe ich meine Verwundung beim Tross ausgeheilt, ja, und habe, das lagen wir in den Festungswellen von Mutlin, und da war wieder mein Koch Marksteiner, ich glaube, haben wir davon erzählt, der hat wieder seinen Chef so hochgepäppelt, ich bin also innerhalb von 14 Tagen war ich doppelt so stark wie ich. Ich habe immer das Problem gehabt, im Einsatz konnte ich nichts essen. Mein Marksteiner, der mich wirklich gemocht hat, mein Koch, der sonst nirgendwo beliebt war, den haben alle abgeschoben, einschließlich Bataillonskommandeur, und der hat mich geliebt und der hat mich einfach versorgt mit Speck und allem Möglichen. Ja, der war also so brav. Und ich habe da meine Verwundung ausgeheilt und habe dann das Glück gehabt, nach 16 Monaten aufgrund dieser Verwundung einen Teil der Ausheilung dann im Urlaub zu haben, also 3 Wochen Urlaub bekommen. 3 Wochen Urlaub war also schon toll nach so langer Zeit. Kam dann wieder am 10. Oktober 1944 habe ich mich bei meinem Regimentskommandeur gemeldet, und da war dann zu meiner Freude auch wieder dabei der Gerd Lotze und der Ludwig Lieb. Gerd Lotze war auch verwundet worden im September 1943 und ist dann als Taktiklehrer an die Junkerschule nach Tölz gekommen. Zusammen mit Ludwig Lieb, der war Chef 1. Kompanie, auch ein alter Kämpfer von uns. Und da hat er gesagt, hat er seinen Schulkommandeur gebeten, der hing auch so an seiner 5. Kompanie, der Gerd Lotze, ich möchte gerne raus während der zwischen den beiden Lehrgängen und möchte mal meine Alten von der 5. Kompanie wieder besuchen. Ne? Ich kam also in Gefechtsstand und sehe meinen Gerd Lotze da, bei dem ich ja 41 Zugführer war. Ja. Und es war also große Freude. Das Regiment liegt im Moment in Ruhe. Wir sind schon seit 3 Wochen in Ruhe. Und das ist also ganz wunderbar hier. Ja. Wir haben noch den ersten Schnaps miteinander getrunken. Alarm. Ja, Alarm. Ja. Bataillon sofort fertig machen zum Einsatz. Ja, ich bin also schnell zu meinem Spieß gegangen, habe meine Kampfuniform angezogen, meine gute weggepackt und habe wieder meine alte 6. übernommen. Die war auch wieder ein bisschen aufgefrischt, haben die Zugführer mich kurz geschlossen mit den Zugführern. Dann sind wir in den Lebnitzka-Wald marschiert. Das ist also ein Wald, ein Buchweichseldreieck da in der Ecke. Dort war der Russe wieder durchgebrochen und hat an sich schweren Schaden angerichtet. Ja. Und wie gesagt, nach kurzer Zeit war ich eben wieder im Einsatz. Die Luft war halt wieder eisenhaltig. Ja. Am 12. Oktober 1944 trommelte der Russe 3 Stunden lang mit allen Kalibern auf unsere Stellungen. Ja. Hat uns dann aus unseren Stellungen herausgeworfen. Und ich bin dann mit meinen Männern zurückgegangen, habe etwas weiter hinten neue Stellung bezogen. Ja. Und ich hatte noch als Kompanietruppführer meinen Schirmmeister, den Karl-Heinz Schäffler, mit dabei. Das ist wieder eine andere Geschichte, den habe ich später wieder in Regensburg getroffen. Und da hörte ich weit weg hinten einen Abschluss und sah Karl-Heinz da runter ins Loch, die will uns die Granate, ja. Hörte man, also man hatte so das im Gehör, nicht? Und er schlug die Granate oben in diesem Deckungsloch von die LKWs wurden alle eingegraben, damit sie wenigstens Splitterschutz hatten. Und er schlug oben die Granate ein und hat die Splitter runter und hat mir mein linkes Bein, mein linkes Sprunggelenk zerschlagen und meine linke Wade aufgerissen. Und ein Splitter steckte hier in meinem Jochbein drin. Ja, und dem Karl-Heinz hat es den Arm zerschlagen, der hat bis ab da nichts mehr mit seinem rechten Arm machen können, hat aber trotzdem dann noch ein Fuhrgeschäft in Regensburg aufgemacht. Und dann kam ein Panzer von uns, da haben sie mich und den Karl-Heinz auf den Panzer geworfen und zurückgefahren in den Hauptverbandsplatz, der war etwa 3 Kilometer hinter der Front. Und auf dem Hof, das waren so Baracken, so Schulbaracken, in denen das Lazarett untergebracht war. Auf 3 Tischen, ganz einfachen Tischen, operierten 3 oder 4 Ärzte von uns. Ja. Und es war so, dass die Verwundeten auf Tragen bis hinaus auf die Straße standen. Ja, dass in Masseneinsatz mussten die Ärzte operieren und so weiter. Und da habe ich noch den Stab, den Hauptsturmführer, Roussel hieß der, den haben wir nie vergessen, den Namen, weil das nachher auf meinem Verwundetenzettel stand, habe ich gefragt, ob ich noch eine Zigarette rauchen dürfen. Er hat gesagt, rauch, pur rauch nur. Er hat nicht gesehen, dass ich Führer war, weil wir ja dann die Tarnjacken über hatten, gell, da konnte man nicht erkennen. Ja. Und dann sind wir immer ein Stückchen weiter, da habe ich beobachtet, wie er ein Auge rausgeschnitten, operiert hat und dem anderen irgendwas am Fuß, und dann bin ich dran gekommen und da hat er mir die Maske aufgesetzt und habe ich bis 3 gezählt und dann war ich weg. Nicht? Und dann bin ich ein paar Stunden später wieder aufgewacht, da lag dann mein linker Fuß auf einer Paulschen Schiene, das war so eine Schiene, ja, und die anderen Verwundungen wurden auch entsprechend verbunden. Und dann kam ich in ein Lazarett, das hieß in Jarocin, das ist in Bartegau noch, ja, und von diesem Lazarett aus bin ich dann verlegt worden in ein Lazarett nach Jungbunzlau bei Prag. Da lag ich dann mit einem Oberleutnant des Heeres in einem Zimmer und war dann der 9. November 1944. Und dann, wir hatten also ein Radio da drinnen, hörten wir den Göbel sagen, ja, und wir werden uns in die Erde krallen und kein sowjetischer Soldat wird jemals deutschen Boden betreten. Da haben wir beide uns nur angeschaut und gesagt, das kann doch gar nicht wahr sein, dass so ein Depp sowas sagen kann. Ja, natürlich gab es in dem Lazarett wieder eine hübsche Schwester, die ist Annelie. Es hat sich also herausgestellt, dass nachdem ich von der Braunschen Schiene nach 14 Tagen oder 3 Wochen abgeschnallt wurde, dass mein linkes Knie steif war. Und zwar war steif. Und da haben die Metzger in diesem Lazarett entschlossen, mir dieses Knie in Narkose zu strecken. Und hat mich die Schwester Annelie schon angeschaut und hat gesagt, das wird ja fürchterlich. Also ich habe das über mich ergehen lassen. Ja. Das Knie wurde gestreckt und ich bin aufgewacht und habe also wahnsinnige Schmerzen in dem Knie gehabt. Und dann habe ich zur Schwester Annelie gesagt, Annelie, bitte im Morphium. Ja. Das hat sie mir dann auch gegeben. Ja, und dann wurde es langsam besser, aber das Knie ist jetzt nicht mehr so steif gewesen, sondern es ist nur noch so steif gewesen. Jetzt habe ich also nichts mehr gesagt. Jetzt möchte ich gerne in ein Heimatlazarett. Ja. Und mein Glück war, dass der Stabsarzt in diesem Lazarett sich in unseren Diensträngen nicht ausgekannt hat. Und ich habe ja meinen Kampfanzug gehabt, der ist nur für Interne, die wussten, dass ich Obersturmführer bin. Ne? Denn es war damals, gab es einen Befehl, dass Offiziere in Lazaretten hinter der Front nicht nach Hause geschickt werden, sondern unter Umständen eben noch als letzte Reserve eingesetzt werden sollten. Ich habe also mich an den Stabsarzt gewandt und habe gesagt, ich möchte gerne in ein Heimatlazarett versetzt werden. Ja, sagt er. Wenn Sie in der Lage sind, durch dieses 5 Meter lange Zimmer ohne Stock und ohne alles zu gehen, dann dürfen Sie fahren. Dann bin ich also die 5 Meter marschiert, das waren sehr lange 5 Meter, und habe das geschafft. Und dann habe ich also meine Überweisung bekommen nach einem Heimatlazarett in Deutschland. Ich wollte nach Oberesslingen, weil ich da ganz in der Nähe zu Hause war. Und dann habe ich gesagt, Anneliese, Schwester Annelie, ich komme ohne Krücken nicht nach Hause. Das geht nicht. Er sagte, mach dir keine Sorgen, ich besorge dir schon die Krücken. Ich bin also mit Krücken gefahren. Dann stand ich also, bin von Jungbunzlau nach Prag gefahren und in Prag stand ich am Bahnhof und wartete auf einen Zug, der Richtung Deutschland fuhr, ein Urlauberzug. Der kam dann auch und der war natürlich voll besetzt, ja, und ich konnte mich gerade noch so auf dem Gang in eine Lücke hineinstellen und habe unter sehr starken Schmerzen bin ich da von nachts abends um 10 Uhr bis morgens um 2 Uhr gestanden. Ja, bis denn die Lanzer, die müde von davon kamen, aufgewacht sind und gesehen haben, haben sie mir da einen Platz gemacht, einen Sitzplatz. Ja. Und dann kam ich wieder nach Hause und ging also, ich konnte telefonieren oder so, konnte ich nicht. Ich bin also die Treppen hoch zu mir, zu meiner Wohnung, habe geläutet. Hat meine Mutter auch gemacht und hat gefragt, was wollen Sie? Ich war also so abgemagert und schlimm beieinander, dass mich selbst meine eigene Mutter nicht mehr erkannt hat, zuerst natürlich. Und dann war es natürlich schön, gell? Ich war zu Hause. Und jetzt habe ich mich dann beim Lazarett in Oberesslingen gemeldet. Es war also ein normales Lazarett, ein Krankenhaus, normales Krankenhaus mit Lazarettanteil. Ja. Und dort war ein Pater, ja, der hatte goldene Hände. Und der hat also mein Knie wieder ohne Streckung, ohne alles wieder in die richtige Reihe gebracht. Aber mein linker Fuß war immer noch sehr schwierig und ich ging also lange am Stock. Ja. Aber ich war jetzt einmal zu Hause. Ja. Inzwischen hat sich auch der Bandführer wieder bei mir gemeldet und hat gesagt, du sag mal, du bist doch jetzt, hast doch Zeit, du könntest doch da oben in Birkach ein HJ-Ertüchtigungslager leiten. Und die Jungs ein bisschen mit Schießen, Karabin 98K und so weiter. Ja, habe ich gesagt, mache ich. Ja. Da bin ich also darauf, das war also sehr nette Jungs, Pimpfe, die ja begeistern konnten. Pimpfe konntest du immer begeistern, das auch noch 44 konntest du noch begeistern. Und ich habe also da, die waren also super, die Buben, ja. Und voller Tatendrang. Und dann habe ich sie mal in einer Unterrichtsstunde, habe ich sie um mich versammelt und habe gesagt, Kinder, ich sage euch, wenn da oben über die Feldern entweder Engländer oder Franzosen oder Amerikaner oder Russen kommen, dann stellt eure Schießprügel weit, weit weg, geht nach Hause, zieht euer Uniformchen aus, ja, und seid ganz schöne brave Buben. die konnten das gar nicht glauben, gell? Die wollten noch kämpfen. Nicht? Aber ich habe gesagt, es ist völlig sinnlos, diese Jugend noch kämpfen zu lassen. Gell? Im Gegensatz zu dem, was viele behaupten von uns, dass wir noch die Jugend bis... Das stimmt alles gar nicht. Wir waren Frontsoldaten und wussten, was los war. Nebenbei gab es in Esslingen einen Volkssturm. Der Volkssturm, das waren also Männer, die zur Arbeit, die noch in Arbeit standen, aber als letztes Aufgebot Deutschland retten sollten. Nicht? Hat mich wieder der Bandführer gefragt, hast du nicht Lust, mal bei dem Volkssturm auch die auch ein bisschen auszubilden? Habe ich gesagt, ich bilde auch die Volkssturmleute aus. Ja. Dann bin ich also dahin, habe erst den Schießunterricht und habe den Unterricht abgehalten. Das waren so 100, 120 Mann etwa. Ne? Und da sagte auch einer zu mir, so ein älterer Mann schon für meine Begriffe damals, Mitte 40. Ich war immer noch 22 Jahre jung. Obersturmführer sagte, was machen wir jetzt, ja, wenn wirklich Amerikaner kommen? Dann habe ich genau dasselbe gesagt wie den Buben. Nichts wie weg. Gib die Knarre in die Ecke zur Familie und warten, was kommt. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie die Leute mir dankbar waren. Im Gegensatz zu diesen letzten Helden, ja, die naja, gut. Jetzt stand ich also vor der Frage, es war März. Ich wusste, der Krieg ist in ein paar Tagen, in ein paar Wochen zu Ende. Was soll ich tun? Ja. Ich hätte also meine Uniform ausziehen und daheim bleiben können. Ja, ohne weiteres gegangen. Ja, aber ich wusste genau, dass ganz böse Nachbarn mich die nächsten Dinge als bösen SS-Schergen irgendjemand ausgeliefert hätten. Logisch, wir waren ja die Bösen. Gut, dann fiel mir ein, dass ja unser Ersatzbataillon ganz in der Nähe war, nämlich in Elbang an der Jagd. Das sind ja 60 Kilometer von meinem Heimatort entfernt. Dann bin ich also nach Elbangen an der Jagst, immer noch am Stock gehend, ja, mit dem Zug ausgestiegen, habe mich beim Kommandeur in Elbangen an der Jagst gemeldet. In Elbangen an der Jagst war der Hauptsturmführer Horstmann, der Kommandeur dieses Ersatzbataillons. Es war schon fast ein Regiment, die waren also alle verteilt. Die Kaserne hätte ich gar nicht mehr geschafft, wie damals am Prüfungsplatz. Die waren verteilt auf die Ortschaften ringsum Elbangen. Ja, sagte der Heinz Horstmann, der ja neben mir auf der Fuchsschwanzinsel verwundet worden ist, ja, dem hat das Armgelenk zerschlagen, der hat ab diesem Zeitpunkt da nur noch einen steifen Arm gehabt. Ja, sagte er, erstmal haben wir natürlich fürchterlich gefreut, er war ja mein großer, sagen wir mal, Obersturmführervater, Untersturmführervater, und haben erstmal einen ordentlichen genommen. Da sagt er dann, wie wir wieder einigermaßen nüchtern waren, sagt er, du, ich weiß ja nicht, was ich mit dir machen soll. Alle Kompanien sind mit Führern bestens besetzt, weil ja so viele Verwundete und Genesene da waren. Ich kann dir also keine Kompanie geben, sondern ich brauche auch keine Kompanie machen. Mach mich zum Adjutanten oder zu irgendwas. Ja. Ich sage, ich kann ja sowieso auch nicht eingesetzt werden. Ja, da fiel ihm ein, zu dieser Zeit war schon in den rückwärtigen Diensten kamen viele, viele versprengte Einheiten und Soldaten und die haben sich, da war eine Kaserne, da wussten wir, Kaserne kann man sich melden. Und die haben also den Dienstbetrieb kräftig gestört. Er sagt, weißt du was, du gehst jetzt in die Stadt hinein, die Kaserne lag etwas außerhalb, und machst in irgendeinem Lokal eine Ortskommandantur auf. Ja. Und das ist ja üblich gewesen für alle Soldaten, die etwas wissen wollten, die gingen zur Ortskommandantur. Dann habe ich mich als erstes mal ans Tor gestellt, wenn die Kompanien ausmarschiert sind zum Dienst, und habe mir 10 meine ehemaligen Leute aus meiner 6. Kompanie rausgeholt und habe die dann vergattert und haben gesagt, also ihr kommt mit, wir machen in der Kanne eine Ortskommandantur auf. Und ja, ist dann geschehen. Und wir haben dann, ich habe 1962 habe ich in meinem Betrieb eine Bewerbung gehabt, der kam am zweiten Tag bei mir vorbei und zeigte mir einen Marschbefehl, den ich ihm damals in Elbamen ausgestellt habe. So klein kann die Welt sein. Ich habe also Maschinen da gehabt und wir haben ordentlichen Betrieb gehabt und ich habe alles Mögliche versorgen können. Und das war natürlich schön, gegenüber war eine Metzgerei, die uns mit nahrhaften Sachen versorgt hat. Unten im Keller lagen noch drei Fläschchen wunderschönen Roséweins, ja, schwäbischer Wein, der hervorragend ist. Ja. Und wir haben da ein paar Tage gelebt, wie Gott in Frankreich, neben der Verpflegung natürlich, die wir aus der Kaserne kassierten. Ja. Aber die Freude dauert natürlich dann nicht lange, denn eines Tages schlugen plötzlich Granaten der amerikanischen Artillerie auf das Pflaster vor meiner Kanne, vor meinem Ortskommandantur. Das hat uns nicht so gefallen. Ne? Wir wollten eigentlich überleben. Inzwischen waren zwei Bataillone in Stellung gegangen, um die Amerikaner aufzuhalten. Ja? Aber da wurde nicht mehr mit voller Intensität gekämpft, sondern wir haben also die Amerikaner dann, die haben die Amerikaner im militärischen Jargon in hinhaltendem Widerstand sind sie langsam vor den Amerikanern zurückgegangen. Ja, dann war uns also klar, entweder wir kommen in Gefangenschaft oder wir räumen Elbamen. Wir waren also, die Gefangenschaft ging ich ja nicht. Wir waren dann, dann bin ich nochmal zum Monteur auf. Mein Gott, sagt er, dich habe ich ganz vergessen, für dich habe ich keine Fahrzeuge, um dich, damit du dich absetzen kannst. Sag, keine Angst, ich habe mir schon Fahrzeuge besorgt. Ja, also zwei PKWs und ein Grad wir besorgen können. Und so sind wir dann vor den Amerikanern, haben wir Elbangen verlassen. Das Bataillon hat auch noch hinhaltend Widerstand geleistet, sich langsam zurückgezogen. Und ich habe dann versucht, und es ist mir auch gelungen, das Bataillon einigermaßen zu versorgen, vor allen Dingen mit Verpflegung. Da sind wir an ein Lager der Wehrmacht gekommen, ja, das ein Verwaltungsscheich, das Schmalspurheini, beschützen wollte und uns also nicht gestattet hat, dass wir da reingehen und dort Verpflegung rausholen. Nicht? Und dann habe ich ihm eben meine MP vor die Nase gehalten und gesagt, entweder oder. Nicht? Dann hat er uns reingelassen. Ja, und dann haben wir wenigstens das ganze schöne Lager haben wir räumen können, haben das Bataillon versorgt, haben die Bevölkerung versorgt. Das wäre sonst den Amerikanern in die Hände gefallen, das wussten wir ja. Gell? Aber diese Verwaltungsscheich waren ja, die haben ja alle ein Brett vor dem Kopf gehabt. Ja, und dann sind wir weiter immer wieder vor den Amerikanern hergefahren. Ich habe immer wieder das Bataillon versorgt, habe auch Kontakt gehabt, aber das Bataillon hat sich auch nicht mehr sonderlich gewählt. Und bei Günzburg ist das Bataillon dann eingeschlossen worden von den Amerikanern. Ja. Und es gab keinen Ausweg mehr für die Männer des Bataillons. Sie gingen also schweren Herzens in Gefangenschaft. Auch da war für mich Gefangenschaft noch kein Thema. Ich habe dann mit meinem kleinen Konvoi, zwei PKWs und einen Grad, habe ich dann in einer dunkel- und nebelhaften Nacht noch in den Wäldern von Günzburg ein Loch gefunden und bin dann vor den Amerikanern immer hergefahren, immer darauf bedacht, ich wollte keinen kriegerischen, der Krieg war verloren. das war nicht lang. Irgendwo vor, nach Günzburg hielt mich eine Streife an, ja. Ein Hauptmann der Wehrmacht forderte mich auf, hier unter seinem Kommando in Stellung zu gehen, gegen die vorigen Amerikaner. Ich hatte noch meinen Mantel um. Da habe ich gesagt, Herr Hauptmann, gehen wir erstmal rein. Ich muss Ihnen etwas sagen. Ja, dann habe ich also meinen Mantel ausgezogen und dann habe gesehen, wen er vor sich hat. Und seine Brust war nämlich noch ganz kahl. Der wollte also noch irgendwo ganz zum Schluss einen Helden spielen. Dann habe ich gesagt, Herr Hauptmann, ich kann Ihren Befehl nicht durchführen, weil ich im Auftrag des SS-Reichsführungshauptes, im Geheimauftrag, den ich Ihnen nicht sagen kann, unterwegs bin. Ich stelle Ihnen anheim, jetzt ein Telefon zu nehmen und dort anzurufen. Ich kann Ihnen sogar die Nummer geben, aber ich glaube nicht mehr. Er hat es probiert, aber ist natürlich nicht durchgekommen. Dann hat er mich zähneknirschend ziehen lassen. Ja. Gut, jetzt sind wir also immer weiter vor den Amerikanern hergefahren und dann kam ich wieder, dann ging uns der Sprit aus. Ja. Und bei Landsberg am Lech war noch ein Flugplatz der Luftwaffe. Die Piloten hatten schon ihre Maschinen, die Me-109, gesprengt, die waren alle schon gesprengt und die Piloten saßen in ihren Quartieren, in den Baracken und warteten auf die Gefangennahme. Da bin ich also zu einem hin und habe gesagt, ich bräuchte in sich dringend noch Sprit für meine Fahrzeuge, können Sie mir nicht was abgeben? Ja, ja, sagt er, das können wir schon. Gehen Sie mal davor in die Baracke, ja, da ist der entsprechende Feldwebel, der das unter sich hat. Ne? Bin also auf die Baracke zugegangen und wie ich 10 Meter davor gegangen, ist die Baracke in die Luft geflogen. Die haben sie dann gezündet, ja. Aber ich war ja nicht 10 Meter weg, ist nichts passiert. Ne? Kurz und gut, ich habe also auch für meine Fahrzeuge noch in einer Ecke ein großes Fass Benzin entdeckt und habe voll auftanken können. Jetzt sind wir wieder weitergezogen, immer vor den Amerikanern her. Jetzt kam ich nach Bad Tölz, meine alte Schule. Dort war der letzte Kommandeur, der Obersturmanführer Diebitsch. Den Diebitsch kannte ich. Das war der einzige Offizier in meinem Soldatenleben, der mir mal eine Ohrfeige verpasst hat. Mit Recht. Es war nämlich im Vormarsch 41, waren wir ja oft übermüdet, ja, und haben oft tagelang nicht geschlafen. Ich war Beifahrer meines DJ und der DJ war Transportoffizier, ja, der dafür zu sorgen hatte, dass alles schön läuft, ja. Und der sah mich schlafen und mein Fahrer schlafen, hat die Tür aufgerissen, hat ihm eine mächtige Watschen gegeben. Ja. Das habe ich ihm dann gesagt, er hat sich sofort daran erinnert. Na kurz und gut, wir sind also weitergefahren, haben dann Anschluss wieder an die Truppe gefunden. Also bei dem DJ meldete ich mich. Und er sagte, ja, ist gut, dass Sie kommen. Wir machen also jetzt in den Höhen bei Bad Tölz, werden wir neue Stellung beziehen und jetzt als Wehrwölfe in den Kampf gehen. Ich sage, Obersturmanführer, ich bin Soldat, ich werde nie in meinem Leben Wehrwolf. Ja, das gibt es nicht. Da bin ich dann wieder weiter. Dann sind wir weitergefahren Richtung Jenbach in Tirol. In Jenbach wusste ich wieder einen Anlaufpunkt. Da waren nämlich die Eltern meines Kommunikos, ja, des Sepp Marksteiner, des Säufers, ja, die hatten dort eine Metzgerei. Und dort habe ich mich dann gemeldet bei den Eltern, die waren also begeistert, dass ich den Kommunistchef ihres Sohnes begrüßen konnte und haben uns also noch ordentlich versorgt mit allem, was es so zu tun gut. Wir fuhren weiter Und die Straßen unten, die Hauptstraße war schon besetzt, das heißt, es fuhren schon Streifenwagen der Amerikaner auf und ab, wir konnten also auf die Straße nicht mehr runter. Dann sind wir am österreichischen Schinder gelandet, am Fuße des österreichischen Schinders. Ja. Und da war unser Weg für Fahrzeuge zu Ende. Dann haben wir praktisch unser Hab und Gut, was wir hatten, auf den Rucksack gepackt, auf die Schulter genommen und sind bergan gestiegen. Ich mit meinem verwundeten linken Fuß war natürlich besonders glücklich darüber. Wir sind hochgestiegen und kamen etwa 300 Meter, die Fahrzeuge haben wir stehen lassen, konnten ja nichts mehr machen. Kamen wir etwa 300 Meter höher an eine Alm mit etwa 5 Almhütten. Ja. 3 davon waren besetzt von Luftwaffenleuten. Ich habe mich da bei dem Spieß kundig gemacht und die hatten einen Wehrmachtsradio noch. Das war dann der 8. Mai 1945, so wird sie 60 Jahre feiern, der Befreiung. Und da hörten wir also, dass das deutsche Heer mit allen seinen Nebendings kapituliert hat und dass der Generaladmiral von Fredeburg die Kapitulationsurkunde in Reims unterschrieben hat. Das hörten wir am Radio und wussten also, jetzt ist der Krieg endgültig zu Ende. Jetzt habe ich, der Spieß dort von dieser Luftwaffeneinheit hatte noch eine vollständig funktionierende Schreibstube dabei, mit Schreibmaschinen, allem dran. Dann habe ich ihn gebeten, für meine 14 Mann, die ich bei mir hatte, er solle ihnen vorläufige Entlassungspapiere ausstellen, das könnte er ja mit Luftwaffenstempel und so weiter. Ja, das hat er auch dann gemacht, ich habe mir darauf verzichtet, ich wollte das nicht. Und dann habe ich die Leute, unsere letzte Kasse aufgeteilt, dass jeder seinen Teil bekam als letzten Wehrsold. Und ich habe mich dann mit 2 Männern weiter nach oben begeben. Auf eine Almhütte begeben. Ja. Also die Almhütte unten, die war noch nicht bewirtschaftet. Ja, und dann sind wir auf eine andere Almhütte gestoßen, auch am österreichischen Schinder, die war schon bewirtschaftet. Da war eine Sennerin drauf die Kühe waren aufgetrieben und die hat da ihren Almbetrieb für das Jahr 1945 gerade begonnen. Wir haben uns recht, die Sennerin war schon ein älteres Semester, so um die 50 herum, aber recht nett. Wir haben dann reges Tauschgeschäft, wir hatten noch Konserven und sie hat uns mit Brot und frischer Butter und so weiter versorgt. Wir sind dann höher gestiegen, da kamen wir auf eine kleine Jägeralm, da sind wir eine Nacht geblieben und dann sind wir noch weiter hochgestiegen und kamen auf eine wunderschöne Almhütte. Ja. Die war auch leicht zu öffnen und da haben wir gesagt, so, wir waren noch 3 Mann, wir machen also hier jetzt erstmal Pause, wir warten ab, wie sich das unten entwickelt und je nachdem, was ist, werden wir weiteres unternehmen. Nach wie vor, ich gehe nicht in Gefangenschaft. Wir haben dann mit der Zehnerin vereinbart, so alle 4 Tage kommen wir und bringen ihr irgendetwas, was sie noch brauchen konnte und wir bekommen dann von ihr frische Sachen, Brot und Butter und so weiter. Wir haben dann Pfefferminzblätter gesammelt und haben daraus getrockneten Pfefferminztee gemacht. Ja, haben recht gut gelebt und mein Theo, der hat mal dann in einer stillen Minute, Gewehr hatten wir ja auch noch dabei, Karabiner 98 Kahn, eine Gams geschossen oben, ne? Dann haben wir recht gut gelebt. Wenn wir zu der Sennerin runterkamen, um Verpflegung zu holen, da waren wir immer zu zweien. Ja? Und wir haben uns da abgewechselt. Mein Fuß, dem ging es auch schon wieder einigermaßen gut und Training ist ja immer gut. Und haben wieder was geholt, sind wieder zurückgekommen. Und am Tag vor Pfingsten, ich glaube Donnerstag vor Pfingsten, sind wir zum letzten Mal hin und wollten unsere Marschverpflegung holen. Wir wollten heim ins Reich. Ja. Wie immer haben wir auf halbem Weg von oben runtergeschaut, mit dem Glas ja und mein Fernglas dabei. Betrieb war ganz normal. Ja. Also froh Gemuts sind wir zu der Hütte marschiert. Ja. In der Hoffnung, jetzt kommen die Sennerin und wir machen mit ihr unser Geschäft. Plötzlich tönt es aus einem Gebüsch heraus, das bis zu der Hütte ging. Hände hoch, meine Herren. Hände hoch, meine Herren. Ja, was soll das? Also Hände hoch habe ich nie gemacht und auch da nicht. Sondern habe zu meinem Jan gesagt, der neben mir ging, leg sie weg. Dann sind wir über die Wiese etwa 50 bis 60 Meter über die Wiese gelaufen, ja, mit einem Jesse Ofens Durchschnitt 100 Meter Lauf. Und haben die Brüder hinter uns hergeschossen und haben uns nicht getroffen. Die müssen fickrig gewesen sein. Also mir wäre das nicht passiert. Also, jetzt sind wir den Berg hoch, im Wald, den Berg hoch, etwa 500 Meter Höhe, und dann war ein Kahlschlag von etwa 300 Metern, den wir überqueren mussten, und der war von unten einzusehen. Ja. Und wenn wir beinahe drüben waren, macht's Batsch und ich habe einen Schuss durchs Bein. Ja, ein Rinnenschuss hier, zum Glück kein Knochen. Ja, das war die achte. Vorher hatte ich schon sieben hinter mir. Ja, also. Ich habe mich also zurückgeschleppt und wir hatten auch kein Verbandszeug mehr, wir hatten ja auch keine Uniformen mehr. Halt ein Taschentuch drüber gebunden, das war alles. Ne? Ja. Wir hatten ja vorsichtshalber immer einen Ausguck an der Hütte stehen. Ja, einer von uns drei hat immer geschaut, damit, wenn irgendein Fremdkörper kam, sind wir weg. Ja, schießen wollten wir nicht mehr. Plötzlich sagt der eine Kamerad, der Theo, zu mir, du, da kommt einer den Weg herauf. Ja, ein Mann, zivil, was soll's, ne? Der kam näher und wie er näher kam, haben wir gesehen, dass sein linker Arm bedeckt war. Der hat also nur noch den Ärmel, das sein, wie die Amputierten eben ihre Westen tragen, kam er und kam herauf, hat ziemlich finster geschaut, ist in das Zimmer rein, wo wir waren, also in die Hütte, hat geschaut und da hingen noch unsere Waffenröcke an der Wand. Wir hatten ja nicht abgewandt, da war noch mein Ärmelstreifen Westland, meine Auszeichnung war noch dran und so weiter. Und dann fragt er, seid ihr Westländer? Ich sage, ja. Wie ich gehört habe, dass der Westländer sagt, war mir schon klar, der muss irgendwas mit uns zu tun gehabt haben. Ja, sage ich, wir sind Westländer. Ja, sagte, ich war Kommunistchef beim Panzerregiment 5, also unserem Panzerregiment. Und er hat am 12. Oktober 1944 mit seinem Panzer in meinem Kompanieabschnitt gestanden, an dem ich auch so schwer verwundet worden bin. Ja. Und dann ist natürlich das Eis gebrochen. Hat er gesagt, also er hat ja gesehen, wir haben alles Ordnung und sauber gehalten. Ja. Hat er gesagt, ihr müsst jetzt in den nächsten Tagen möglichst bald von hier verschwinden, denn die Amerikaner suchen jetzt auch die ganzen Almhütten ab und alles, was sie finden, führen sie gefesselt ins Tal. Es war uns also schon klar, wir müssen gehen. Ja. müssen gehen. Ich mit meinem linken kaputten Sprunggelenk und jetzt nur noch mit meinem Schuss im linken Bein. Aber es nützt ja nichts. Gell? Also schwer oder leichten Herzens, wie man will, haben wir unsere Last auf uns genommen, hat aber der Steinlechner gesagt, ihr könnt, wenn ihr marschiert, ich habe unten an der Weissach, bei Weissach am Tegernsee, habe ich einen Bauernhof. Ja, ich bin der Bauer. Und bei mir in meiner guten Stube sitzt ein amerikanischer Posten, der da ab und zu lang fährt und der also die Straßen kontrolliert. Ihr müsst also in der Nacht kommen, ja, wenn der schläft, ja, und haben wir dann den Tag ausgemacht und die Stunde, und wir haben also gewartet, bis Nacht geworden ist. Der Theo hat mich noch durch die Weissach getragen, weil ich nicht gehen konnte. Und dann sind wir tatsächlich da bei dem guten Steinlechner angekommen. Da hat er uns in seine Scheune verbracht, in die Hütte, haben ein Stroh ganz gut geschlafen, dann brachte uns amerikanische Truppenverpflegung. Ja. Und das war also ganz hervorragend. In der Früh um 4 sind wir dann vor Hellwerden wieder weg und sind dann den Wallberg hinaufgestiegen. Ja, mit zerschossenen Achsen und 50 Pfund im Kreuz. Aber Stock habe ich mir halt genommen und habe mich da hochgequält. Da sind wir dann morgens, wie die Sonne rauskam, sind wir dann fast oben am Gipfel gewesen und haben uns dann mal hingelegt und uns ausgeruht. Es war herrlicher Sonnenschein. Es war Pfingstsonntag. Ein schöner Sonntag war es. Sonntag war immer bei uns immer irgendwas los. Dann sind wir also da oben gelegen und plötzlich war über uns ein Kuckuck und hat seinen Ruf in das Tal schallen lassen. Da habe ich gesagt, Kinder, der Kuckuck, uns kann nichts passieren. Na schön, also sind wir weiter, wie wir wieder ausgerührt haben, sind wir wieder die Höhe entlang und das wunderschöne Tegernseer Tal vor uns, ja. Dann sind wir immer auf halber Höhe, sind wir einen Höhenweg gegangen und zwischendurch habe ich mich wieder hinsetzen müssen und ausruhen müssen. Es ging also schon sehr schwer. Und dann kam das Freihaus in Bad Wiese in Sicht. Das ist ein Berggasthaus, was überhalb von Bad Wiese, etwa 300 Meter überhalb von Bad Wiese, seine Gäste auch mit einigen Fremdenzimmern bewirtet. Ja. Wir wussten natürlich nicht, ob dieses Freihaus feindfrei war, wie wir noch sagten, oder ob das schon auch besetzt war von unseren Befreiern. Und dann haben wir also uns erst einmal an den Waldrand wieder hingelegt und ein bisschen ausgeruht. Dann kam plötzlich, es war Pfingstsonntag, eine leicht geschürzte in einem Sommerkleid in wiegendem Gang, eine ältere Dame, so um die 45 herum, ja, und sah uns da sitzen. Wir waren natürlich unrasiert, bärtig, dreckig, alles, was man sich vorstellen kann. Ja, sagt sie, was macht ihr denn hier? Ja, sagt, wir wollen heim, aber wir wollen nicht in Gefangenschaft. Aber sagt sie, ihr habt es vielleicht gut, mein Mann, der sitzt in Miesbach schon, der war nämlich auch bei eurer Truppe. Ja, der sitzt also längst da. Ne? Ja, haben wir gefragt, wie ist denn da drüben das Freihaus? Er sagt, das Freihaus ist nicht besetzt, da könnt ihr also ruhig rein. Und ich gehe vor und bereite die Wirtin darauf vor, dass da jetzt drei Soldaten kommen, ganz plötzlich mein Problem erklärt, dass ich heim wolle und so weiter. Aber sagt sie, passen Sie auf, na, wir waren schnell da, du. Pass auf, hat sie gesagt, du, ich fahre in den nächsten Tagen auf abenteuerlichen Wegen nach Heilbronn zu meinen Eltern, die wohnen da, und habe da einiges zu erlegen, aber da fahre ich ja an deinem Haus vorbei. Ja. Na, ich sage, das ist schön. Dann gehst du rauf und sagst meiner Mutter, guten Tag, und ihrem Sohn geht's gut. Und die Liesel ist tatsächlich gefahren. 2 Tage später kam die gute Liesel den Berg herauf mit einem riesen Rucksack. Ja. Hat sie mir alles, was ich zu Hause hatte, war zwar ein bisschen klein geworden, aber noch passend, hatte ich plötzlich wieder wunderschönes Zivilzeug an. Vorher hatten wir die Militärhosen abgeschnitten als kurze Hosen und so weiter. Auf jeden Fall, und da hat sie gesagt, die Liesel, ich würde dir nicht empfehlen, nach Hause zu gehen, ja? Die suchen euch noch hier. Ich fiel ja unter automatische Haft, das wusste ich damals noch nicht, dass wir unter automatische Haft fielen. Aber die Verbrecher mussten ja gefangen werden, die durften ja nicht frei rumlaufen. Ja, aber ich weiß wieder etwas für dich. Ja, sag ich, das ist schön, wenn du was für mich weißt. Ich wollte also unbedingt vom Freihaus weg, ich wollte auch der Frau Hagen die Belastung nicht nehmen, dass sie Schwierigkeiten kriegt wegen uns. Da hat sie gesagt, du, ich habe in der Nähe von München in Engelhausen bei Wohlfahrtshausen einen Bekannten sitzen, der leitender Ingenieur bei V1 war. Ja, und den suchen die Amerikaner als Beute für ihre Raketenforschung, wie den Werner von Braun, nicht wahr? Also in einer ähnlichen Position. Aber der will nicht. Ja. Und der sitzt jetzt bei seinem Bruder. Und der Bruder hat einen katholischen Pfarrhof mit 40 Tagwerk. Ja. Und da bringe ich dich unter. Und da kannst du landwirtschaftlichen Knecht machen. Ich habe gesagt, ist alles recht. Ja, machen wir. 2 Tage später kommt sie in einem PKW, wo es den aufgetrieben hat, weiß kein Mensch. Ja. Ich habe mich von meiner guten Frau Hagen verabschiedet und habe ihnen alles Gute gewünscht. Der Theo Eiling ist noch da geblieben. Und die Liesel hat mich nach Endelhausen gefahren oder fahren lassen mit einem Fahrer. Ich habe dort dann beim Hannerl, das war der Zimmermeister, habe ich oben am Dach eine kleine Wohnung, ein kleines Zimmer bekommen mit 2 Betten drin und von ausgewagten Wehrmachtsfahrzeugen waren auch 2 Sessel drin, also komfortabelst, dass sie nur gehen. Ja, und ja, das war also das Ende. Ende oder noch weiter? Vielleicht gehst du nochmal, sagst nochmal, was du alles für Auszeichnung bekommen hast und. Ja, also gut. Ja, also, im Laufe meiner 4,5 Jahre Dienstzeit, von 863 Tage in der Front in vorderster Linie, habe ich folgende Auszeichnung bekommen. Das EK2 gleich im August 1941, das EK1 ein Jahr später. Inzwischen hat es auch den Gefrierfleischorden gegeben. Das war also für die den Winter 1941-1942, das war ein rotes Ding mit so einem schwarz-weißen Strich drin, den nannten wir Gefrierfleischorden. Dann habe ich bekommen, was noch? Das Verwundabzeichen in Bronze, das Verwundabzeichen in Silber. Also in Bronze gab es für 1 Verwundung, in Silber für 3 und für das Goldene für 5 und mehr Verwundungen. Ich bin ja 7-mal verwundet worden. Und die 8. waren dann meine Freunde aus Österreich. Dann, was noch? Das Deutsche Kreuz in Gold habe ich vergessen. Die Nahkampfspange in Silber. Infanteriesturmabzeichen sowieso das Infanteriesturmabzeichen gab es für 3 Sturmangriffe, die man erfolgreich bestanden hat. Die Nahkampfspange in Bronze gab es für 15 Nahkämpfe. Die Nahkampfspange in Silber gab es für 30 Nahkämpfe. Und die Nahkampfspange in Gold gab es für 50 Nahkämpfe. Und wenn ich nicht so lässig gewesen wäre, wäre mir, das übertreibe ich nicht, das ist wirklich keine Angabe, ich hätte also die Nahkampfspange in Gold leicht verdient. Denn bis zum Dezember 1943, 42 beziehungsweise bis zu meiner Abberufung in die Junkerschule hatte ich nachweislich schon 32 Gefechte, die jeweils für eine Nahkampfspanne gegolten sind. Aber damals diese Gefechte wurden überhaupt nicht berücksichtigt bei der Nahkampfspannenzählung. Ich habe also es dann versäumt, während meiner langen Zeit als Kompanieführer mir im Gegensatz zu vielen anderen Kameraden, die es berechtigt gemacht haben, ist kein Kredit. Ich habe mir immer wieder versäumt, mir meine Nahkämpfe eintragen zu lassen. Die wurden also immer in Soldbuch eingetragen, ja, und wenn dann eine entsprechende Zahl erreicht wurde. Ich hätte zwar also in Gold gehabt, aber ich gönne denen, die es wirklich bekommen haben und die es tragen, von ganzem Herzen. Ja, es wollte ein Kamerad noch wissen, dass wofür ich mein deutsches Kreuz in Gold bekommen habe. Das steht zwar auch in meinem Buch, aber das steht also drin, 1941 war ich 193 Tage an der Front, also im Einsatz. 1942 135 Tage. 1943 296 Tage. 1944 183 Tage. Und 1945 noch 54 Tage. Insgesamt 861 Tage Einsatz. In vorderster Linie. Ja, das kommt zum Schluss. Ja, und jetzt, wo ist es noch verwaltet da? Habe ich noch in meinem 12. Kapitel eine Schlussbetrachtung meines Buches gegeben. Da schreibe ich also, am 4. September 1943 hat mich mein Bataillonskommandeur SRB Hauptschirmführer Walter Schmidt zur Verleihung des Deutschen Kreuzes in Gold eingereicht. Und da musste man ja fünfmal eine Tat begehen, die der Verleihung des EK1 besprochen hätte. Die war also für einen Infanteristen noch viel schwerer zu bekommen, als für einen, der einmal eine tapfere Tat bekommen und dafür das Rote Kreuz bekommen hat. Also, 7.10.43, Kretschaschnik-Fuchsandinsel, im schwersten gegnerischen Pack- und Infanteriefeuer, droht eigener Angriff im Kussgelände des Fuchsschwanzinsel zum Erliegen zu kommen. Im persönlichen Einsatz der durch schwersten Verluste geschwächten Kompanie vorstürmend reißt SS-Sturmführer Hall seine Männer wieder vor und im Nahkampf gegen einen weit überlegenen Gegner wurde der Feind geworfen, fast 100 Gefallene und 35 Gefangene zurücklassen. 28.11.43 Mogolaika. Der Angriff auf die Ziegelei Südran-Tscherkassy kommt durch Ausfall sämtlicher Führer und Unterführer der 5. Kompanie zum Erliegen. Die Angriffskompanien, meist Rekruten, weichen zurück. Der nachstoßende Gegner wird am Ortsrand von Smolokalskaya, das ist schwierig, in direktem Beschuss der schweren Waffen der 8. Kompanie zum Stehen gebracht. Im eigenen Entschluss übernimmt Hall als Führer der 6. Kompanie gleichzeitig die Führung der 5. Kompanie und setzt zum Gegenstoß an. Ungeachtet starker feindlicher Gegenwehr treibt er im persönlichen Angriff immer wieder vor und hält anschließend die gewonnenen Stellungen gegen einen feindlichen Gegenstoß. 3.10.44 Cherapin. Dem Gegner gelingt es mit überlegenen Kräften beim linken angelehnten Bataillon durchzubrechen. Front des eigenen Bataillons wird zurückgebogen, um den Gegner aufzufangen. Im Verlauf des harten Wechselfolgen und Abwehrkampfes tritt Munitionsmangel ein. Die Kompanien geraten ins Wanken. Immer wieder treibt Hall seine Kompanie vor. An der Spitze seiner Männer tritt er immer wieder zum Gegenstoß an. Mit der blanken Waffe wird jeder Einbruch bereinigt und der Frontabschnitt gehalten. Viertens. 11.12.44 Arbesino. Im überraschenden Angriff des Gegners wird die 7. Kompanie im Nordteil des Ortes zerschlagen. Dem Gegner gelingt ein Einbruch in die linke Flanke der 8. Kompanie. Es besteht die Gefahr, des Aufrollens der gesamten Bataillonsfront von der Flanke her. Gegen den zahlenmäßig weit überlegenen Gegner werden Teile der 6. Kompanie unter Führung von Hall zum Gegenstoß angesetzt. Selbst an der Spitze der Stoßgruppen kämpfen, wirft Hall den Gegner im härtesten Häuserkampf zurück. Nach wenigen Minuten sind die alten Stellungen der 8. Kompanie wieder erreicht. Als Beute bleiben 2 MG, 4 LMG und ein paar Geschütz 765 in unserer Hand. 5. 12.8.44 Sulejow. SS-Obersturmführer Hall lag am 12.8. in der Stellung südlich Sulejewo. Zum linken Nachbarn bestand eine Lücke von etwa 1 Kilometer. Dem Gegner gelang ein Einbruch bei der rechten Nachbarkompanie. Gleichzeitig griff er laufend bei der 6. Kompanie an und stieß am linken Flügel der Kompanie vorbei. Obwohl der Gegner am rechten und linken Flügel die Kompanie umgangen hatte, blieb Hall in seinen Stellungen. Er behielt diese durch seinen persönlichen Einsatz so lange, bis gegen Abend der Befehl zum Absetzen gegeben wurde. Er verhinderte durch sein Halten seine Stellung, dass der Gegner weiter durchstoßen konnte und schuf die Voraussetzungen, dass eine neue Verteidigungsstellung bezogen werden konnte. Hall hat sich in allen Gefechten als Kompanieführer bestens bewährt. Er ist würdig, mit dem Deutschen Kreuz in Gold ausgezeichnet zu werden. Dann geht es weiter. 5. SS-Panzerdivision Viking-Divisionsgefechtsstand, den 18.10.44, besonders befürwortet ein krisenfester, vorbildlicher Kompanieführer und Ostkämpfer. Gezeichnet Mühlenkamp, Standartenführer und Divisionsführer. Dann Stellungnahme des Kommandierenden Generals des 4. Korps. Der Vorschlag für diesen äußerst bewährten Kompanieführer wird wärmstens befürwortet. Dann Korpsgefechtsstand 1.11.44. Das war Gille, SS-Gruppenführer und gerade Waffen-SS. Am 7. Dezember 1944 wurde mir als Obersturmführer und Führer des, das habe ich jetzt wieder geschrieben, das Deutsche Gold in Gold verliehen. Zuvor hatte ich folgende Aussage, das habe ich schon gesagt. Und jetzt kommt also zum Schluss. Ich war 4 Jahre, 8 Monate und 29 Tage Soldat. Meine Kampftage als Infanterist und Panzergrenadier in vorderster Linie habe ich in einer stillen Stunde ausgerechnet. Es waren 1941 193 Tage, 1942 135 Tage, 1943 296 Tage, 1944 183 Tage und 1945 54 Tage, zusammen 861 Tage. Im Krieg wurde ich 7-mal verwundet. Am 31. Mai 1945 schossen mir Angehörige der österreichischen Freiheitsbewegung Rot-Weiß-Rot wegen eines Laibes Brot und etwas Butter noch einmal durch mein linkes Bein. Das wäre wieder eine andere Geschichte, denn dies geschah nach dem 8. Mai 1945. Obwohl der russische Historiker Suvorov schreibt, dass der gewaltige Opfergang Deutschlands und der anderen Achsenmächte verhindert hat, dass die Rote Armee ihr rotes Banner auch über Paris, Amsterdam und Kopenhagen, Rom, Stockholm und womöglich auch London hissen konnte. Stalin wollte Europa überwältigen, also nicht nur Deutschland. Das ist die historische, revisionistische Dimension. Bleibt mir zum Schluss immer noch die Frage, unbeantwortet, die ich gerne wiederhole, Tapferkeit, warum? Das war's.